Krähennest Sitzungspodcast. Transparenz für die Ohren. So, herzlich willkommen zum Kaminzimmergespräch über Kreditlenkung oder Kreditlenkung im weitesten Sinne. Also wir wollen hier einen Antrag erarbeiten fürs Europawahlprogramm, also zunächst vielleicht für die Initiative Gemeinsames Europawahlprogramm. Organisatorisches. Ich könnte den Versammlungsleiter machen, bin allerdings da nicht übermäßig erfahren. Wenn Rudi das machen würde, hätte ich auch nichts dagegen. Nee, mach mal ruhig, das passt schon. Okay, alles klar, dann mache ich den Versammlungsleiter. Also es gibt ein Pad, ich weiß nicht, ob das alle haben. Ich schick's nochmal rum. Da hat Wischer, glaube ich, den größten Teil reingeschrieben. Vielleicht erzähle ich kurz, was meine Motivation ist. Also unsere AG hat ja schon vereinzelt Anträge für den Bundesparteitag geschrieben, allerdings ist bisher, glaube ich, noch kein einziger durchgekommen. Und vielleicht ändert sich das bald. Deswegen dachte ich mir, wir sollten den Antrag relativ intuitiv und knapp und für Leute, die sich nicht viel mit dem Geldsystem beschäftigen, auch verständlich machen. Deswegen würde ich auch nicht zu viele Dinge reinpacken, also nicht irgendwie, also es gab zum Beispiel mal einen Antrag, den AMT und Hetti, glaube ich, hauptsächlich ausgearbeitet haben, in dem irgendwie 7, 8, 9 verschiedene Maßnahmen vorgeschlagen wurden. Und ich glaube, ein Teilgrund, warum der Antrag nicht durchgekommen ist, war, weil sich viele Leute von den vielen Regelungen überfordert gefühlt haben und wahrscheinlich sich nicht die Kompetenz zugetraut haben, dass sie diesen Antrag in allen Folgen und Effekten beurteilen können. Deswegen war meine Idee, dass wir diesen Antrag auf einen Kernpunkt konzentrieren, und der wäre für mich, dass man quasi Banken, also Unternehmen, die im Prinzip vom Staat mit besonderen geldlichen Privilegien ausgestattet sind, von dem Spekulationsmarkt trennt. Das zieht natürlich zum einen nach sich, dass Banken möglichst keine Kredite mehr zu Spekulationszwecken vergeben und eben auch nicht auf eigene Kappe sozusagen spekulieren. Bischer? Nur ein kleiner Widerspruch. Dieses Finanzmarktregulierungspaket, von dem du gerade gesprochen hast, ist nicht angenommen, weil das irgendwie zu kompliziert war oder so, sondern ganz im Gegenteil, es hatte die höchsten Zustimmungswerte. Es kam nur einfach nicht bei einem Parteitag dran, weil der gesamte Wirtschaftsblock nicht dran kam. Ansonsten hätten wir das auch schon längst im Programm, bin ich der Meinung. Okay, Axel? Ja, diese Kredite für Spekulation, da möchte ich ein bisschen ins Detail gehen. Ich habe nichts gegen eine Kreditvergabe, gegen, ich benenne es jetzt mal, echte Sicherheiten, die verwertbar sind. Also wenn jetzt jemand da ist und hat sich in den Kopf gesetzt, er möchte spekulieren und setzt damit sein Eigenheim, seine Wohnung oder sein Mietwohnkomplex als Kreditsicherheit ein, dann sage ich, dann darf er das machen. Und wenn es gut geht, ist in Ordnung. Und wenn es nicht gut geht, dann hat er sein Eigentum hier verloren. Also Kreditvergabe mit der Sicherheit Finanzprodukt, nein. Kreditvergabe zu Spekulationszwecken, sage ich, ich will gar nicht wissen, wofür er das Geld braucht, wenn der Kredit insgesamt, also das Geld, was aus dem Kredit erstmal zunächst entsteht, gesund ist. Also die Tilgung tatsächlich wieder durchgeführt werden kann. Naja, also meiner Meinung nach ist aber so ein Kredit doch volkswirtschaftlich nicht sinnvoll. Und wieso muss man den dann erlauben? Also ich meine, der kann ja zu irgendwelchen Privatinvestoren gehen und sich von denen was leihen. Aber wieso müssen wir quasi dieses Staatsprivileg den Instituten gewähren, damit jemand dann spekulieren kann? Das finde ich, kann ich nicht ganz nachvollziehen. Gut, das Zweite war der Eigenhandel der Banken. Und das ist ein Punkt, das dürfte in der Zwischenzeit rübergekommen sein, den ich gerne vollständig oder fast so gut wie vollständig unterbinden täte. Das darf nicht sein. Also ich sag, wenn jemand in die Spielbank geht nach Baden-Baden und sagt, da möchte ich jetzt mal richtig mal gucken. Und verpfändet sein Haus zu 40% Verkehrswert. Oder 60% Verkehrswert, nicht 100%. Dann kriegt er den Kredit. Wenn er es verspielt hat, dann muss er halt gucken, wie er den Kredit wieder tilgt. Im Zweifelsfall ist das los. Ich sage mir, es ist mir völlig egal, wozu er das verwendet. Also das ist meine Ansicht. Okay, wie sind es die anderen? Vielleicht wollen wir mal ein Meinungsbild machen? Ja, ich hatte das Meinungsbild ja schon quasi mehr oder weniger vorbereitet, dass wir uns halt überlegen müssen, ja, was wollen wir als erstes regulieren? Nur die Kreditlenkung oder halt auch die generell die Geldschöpfungslenkung, wo dann so auch eben die Geldschöpfung für Asset, Kauf und Eigenhandel gehören würde. Das ist hier das erste Meinungsbild ab Zeile 44. Ja, können wir gerne machen. Können wir vor dem Meinungsbild nochmal drüber diskutieren? Ja, gerne. Weil ich bin im Moment ein bisschen irritiert. Nur Kreditlenkung oder generell Geldschöpfungslenkung. Das heißt dann, dass alles reguliert werden soll, oder wie? Ich verstehe das noch nicht so ganz. Ist mit Geldschöpfung am Ende Geldmengensteuerung gemeint? Nein, es geht nur darum, für was die Banken Geld schöpfen dürfen. Also Kredite vergeben bzw. Schuldscheine ankaufen dürfen, denn diese netten Wertpapiere sind doch bei genauerer Betrachtung, also beim Röntgenblick, nichts anderes als Schuldscheine. Schuldverschreibungen, die zum Teil sehr interessante Namen tragen. Ich würde jetzt die Begriffe jetzt nicht extra breittreten, aber darum geht's. Ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen und würde sagen, wenn Sie zum Beispiel Anteile von anderen Unternehmen kaufen wollen, dann könnte man sich überlegen, ob man das auch verbietet. Denn warum soll eine Bank von x-tausend Unternehmen Anteile halten? Jetzt sind wir bei der Sache. Und auch die Sachwertgeldschöpfung sozusagen, ja? Jetzt sind wir bei der Sache. Die Aufgabe von Banken, wie ist die am Ende geregelt? Mein Wunsch wäre, es ist die Geldquelle und Geldsenke und damit basta. Und Banken haben sich aus dem Rest herauszuhalten. Also mal eben kurz sich bei Haribo einkaufen, bei denen geht's nicht, die haben 100% Eigenkapital oder Trigema, ist nicht, aber sich eben kurz bei Firmen beteiligen, davon halte ich gar nichts, meiner Ansicht. Das ging gerade wahrscheinlich unter. Im Moment ist es ja möglich, dass die Banken Geld schöpfen können, indem sie sich zum Beispiel ein Firmengebäude kaufen. Also ja, ihr eigenes Bankgebäude zum Beispiel kaufen. Auch das ist damit gemeint bei der Geldschöpfungslenkung, richtig? Man könnte sich überlegen, ob man das erlauben will. In dem Fall würde ich, also wenn ihr jetzt ein eigenes Gebäude kaufen würden, hätte ich jetzt so kein Problem damit persönlich, aber. Damit unterscheidest du, wenn ich das jetzt interpretiere, Immobilien und Sachwerte zum Betrieb des operativen Geschäftes problemlos. Immobilien und Sachwerte zum Zwecke einer Einnahmeerzielung ist dann die andere Seite. Richtig, der Unterschied ist nämlich der, wenn Sie eine Immobilie kaufen, die Sie selber benutzen, dann schreiben Sie die ab, dann wird das Geld ja auch wieder vernichtet. Insofern ist es neutral quasi. Ja, das sehe ich, das tut auch bei den Immobilien, die Sie kaufen, um sie weiter zu vermieten. Genau, das wären aber für mich dann wieder, also das machen sie das eigentlich sowieso nicht, weil das wäre ein Mietgeschäft und das dürfen sie, glaube ich, in den Bankgesetzen sowieso nicht, weil es ein anderes Geschäftstätigkeit ist quasi. Wenn, dann müssen sie halt Anteile an irgendwelchen Mietimmobilienfirmen oder so halten. Also nach der Art, sie gründen eine Zweckgesellschaft nebenbei, sind aber über zwei Ecken der eigentliche Eigentümer und dann läuft das da irgendwie ganz komisch. Okay, dann nochmal eine organisatorische Frage. Das Meinungsbild müsste doch eigentlich lauten, nur Kredit oder generell Geldschöpfung und nicht beides, oder? Hä? Ja, oder die generelle Geldschöpfungslenkung beinhaltet doch die Kreditlenkung, oder nicht? Ja. Ja, dann kann es auch nicht beides heißen, sondern entweder nur Kredit oder generell. Okay, ich besser es aus. Ja, ist richtig. Jetzt ein Twitter. Und ich nehme mal Rudi. Rudi hat ein Haus. Gut, dass er das aufzeichnet. Rudi ist nur eine Beispielperson, dass das irgendeinen Namen bekommt. Rudi hätte ein Haus und möchte das jetzt verkaufen. Und zwar ohne, ohne Eile, ohne Not, sondern dass der reguläre Preis, Verkehrswert, Marktpreis auch erreicht werden kann. Auf der anderen Seite bräuchte er aber auch gerade ein paar Euronen. Wäre es da nicht geschickt, bei dem, also ich komme von der Bank, die operative Gebäude problemlos erwerben darf, aber Gebäude zur Vermietung nicht. So, Rudi geht zur Bank und sagt, das möchte ich verkaufen und gibt auch im Prinzip der Bank mit den und sagt jetzt, kauf mir doch schon mal 40% des Hauses ab, dann sind wir zwar beide Eigentümer, jedoch steht dieses Haus zum Gesamtverkauf an. Damit hebt sich der Vorgang nachher wieder auf. Ich sag mal, eine Variante, die mir sehr wohl gefallen täte. Okay, also käme man erstmal direkt zu etwas Geld und kann sehr wohl in aller Gemütsruhe über Makler oder wie auch immer dieses Haus verkaufen, womit natürlich der Preis der Bank, was die Bank mir schon bezahlt hat als Eigentümer, ja, alternativ wäre, man beleiht das Haus bei der Bank, ne? Da hätte man auch wieder Geld und müsste es dann verkaufen. Das wollte ich gerade sagen, weil keine Bank wird das machen. Also wenn ein Haus bezahlt ist oder fast bezahlt, ich stelle mir vor, mein Haus hat, was weiß ich, noch 20% Rest, ich will es aber verkaufen, weil ich noch immer brauche Geld, dann gehe ich zur Bank und sage, bitte gib mir eine neue Hypothek und du darfst es dann auch gleichzeitig anbieten zum Verkauf. Okay, hat sich erledigt. Dann geht man in Variablen hinein, jederzeit kündbar und basta. Okay, gibt es denn noch Diskussionsbedarf oder können wir das Meinungsbild starten? Gut, also Meinungsbild in Zeile 47 und 49, ob wir nur Kreditdenkung oder generell Geldschöpfungslenkung betreiben wollen. Den Unterschied, den Kredit ist ja Geldschöpfung. Also die Differenzierung ist mir noch nicht ganz klar und insofern halte ich mich jetzt erst zurück, weil... Also ich verstehe das so, dass eine Bank Geld schöpfen kann durch Kreditvergabe oder durch den Ankauf von anderen Aktiva, wie zum Beispiel Immobilien oder Unternehmensanteilen, Anleihen. Und es ist die Frage, ob wir nur die originäre Kreditvergabe lenken wollen oder auch diese anderen Geschäfte. Okay, dann hat er mit dieser Erläuterung... muss ich sagen, dann nur Kreditvergabe, egal ob gegen Kreditvertrag oder Schuldschein, und das andere nicht. Also die Geldschöpfung durch Ankauf von anderen Vermögenswerten außer Schuldscheinen, nein. Mit Schuldschein meinst du aber wieder Umweltfinanzpapier. Schuldscheine sind Kreditverträge oder eben diese netten Inhaberschuldverschreibungen, die zum Beispiel Unternehmen ab und zu mal auflegen. Das wundert mich jetzt so, nicht dafür bist, dass man reguliert, dass die Banken, keine Ahnung, irgendwelche Derivate und sonst was kaufen. Da bin ich ja dagegen, aber das ist ja das andere. Also ich habe das jetzt so verstanden, Kreditvergabe ja, und Geld und der ganze Begriff Geldschöpfung steht auch für Ankauf von Derivaten und Sachvermögen. Also ja. Jetzt geht's irgendwie schon ein bisschen durcheinander. Also die Frage ist, ob wir nur Kreditvergabe Steuern lenken wollen oder ob wir auch diese anderen Geschäfte, also der Ankauf von Schuldscheinen, in deinen Worten, regulieren wollen. Ach so. Unglückliche Begriffe. Okay. Jetzt habe ich meinen Plus beim Geldschöpfungslenkung gemacht, weil ich denke, jetzt habe ich es endlich verstanden. Alles klar. Gut, damit beende ich das Meinungsbild. Es geht 7-0 aus für generell Geldschöpfungslenkung. Dann hat Wischer ein anderes Meinungsbild vorgeschlagen, und zwar, ob wir alles in einen Antrag oder in mehrere Anträge packen sollen. Dazu Diskussion. Ja, ich kann vielleicht selbst kurz was dazu sagen. Also ich würde jetzt auch heute, könnte ich nicht entscheiden, ich habe zwar jetzt erstmal eins geschrieben, wo alles in einem ist, aber bin da quasi offen. Ich sehe für beides die Vor- und Nachteile. Wenn man alles in einen macht, dann hat man natürlich den Begriff Geldschöpfungslenkung als Oberbegriff quasi, den man quasi auch vermarkten kann und dann sagen kann, okay, wir wollen generell die Geldschöpfung quasi regeln. Führt natürlich dazu, dass gerade das zweite Thema mit den Asset-Geschichten ein bisschen ausführlicher ist und dass man dann dazu natürlich mehr Erklärungen machen muss. Insofern könnte man, wenn man es trennt, vermutlich den Teil der Kreditlenkung schneller, einfacher erklären und sich dann quasi für den zweiten Teil, weiß ich nicht, ein bisschen mehr Zeit nehmen oder ausführlicher werden, wie auch immer. Ja, also diese Frage hängt vielleicht ein bisschen davon ab, wie wir den Antrag genau gestalten wollen. Also ob wir die, sag ich mal, den Antragstext an sich, ob der eher allgemein oder schon ein bisschen mehr technischer, detailhaft sein soll. Weil, wenn wir mehr ins Detail gehen, wäre vielleicht mehrere Anträge sinnvoller. Wenn wir allerdings eher allgemein bleiben und, sag ich mal, so nur die Idee, das Ziel in den Antragstext schreiben und die Details dann in die Begründung, könnte man es in einem Antrag plausibler machen, weil man ja, also wenn man den Bankensektor von dem Spekulationssektor trennen will, zwingend beides notwendig ist und eins allein irgendwie nicht sehr viel helfen wird vielleicht. Ich nehme mich mal selbst dran, ich hatte mich zu Wort gemeldet. Kann es sein, dass ein Teil von dem, was bei euch im Moment auch so im Kopf rumschwirrt, schon in den großen Antrag Finanzmarktregulierung, der, weiß gar nicht bei welchem BPT, ich glaube beim letzten sogar mit drin war, da schon drin ist? Genau, im letzten BPT-Antrag Finanzmarktregulierung war mit drin, dass der Eigenhandel von Finanzinstitutionen beschränkt werden soll. Dabei ging es jetzt aber nur um den Begriff Eigenhandel als solches. Ich würde behaupten, dass das jetzt hier darüber hinausgeht. Weil wenn ich sage, die Bank darf auch nicht langfristig Anteile von einem Unternehmen halten, dann zählt es nicht unter diesen Eigenhandelsbegriff, weil der immer nur kurzfristige Geschäfte definiert, sondern eben generell über die Anteilseignung, die Banken an anderen Unternehmen so haben können. Okay, ja, wollte bloß nicht, dass wir irgendwas doppelt machen. Na gut, doppelt ist es sowieso nicht, weil wurde ja sowieso nicht angenommen. Also wurde nicht behandelt. Ja, aber wir könnten dann Teile daraus kopieren, dann brauchen wir nicht neu formulieren. Gut, das habe ich quasi im Blick, weil ich war ja auch dabei. Ja, mir ist der Antrag schon auch bewusst. Ich finde den auch gut. Meine Idee war, dass man den in manche Sachen weglässt und vielleicht auf weniger Sachen reduziert. Aber ja, ich habe da mal den Link auf die Chatleiste gepostet. Dann kann man den auch mal verwenden. Ja, irgendjemand schreibt es auch gerade ins Pad rein. Gut. Wir haben immer noch die Frage, ein Antrag oder mehrere Anträge. Ich persönlich tendiere im Moment zu mehreren Anträgen, also zu zweien, nicht mehrere, also nicht mehr als zwei, wenn es geht. Und gut, zur Formulierung der Anträge kommen wir später noch. Ja, ich schließe mich Rudi an. Sollte sich dann bei der Ausarbeitung der beiden Einzelanträge mit einmal ergeben, Mensch, da kann man genauso gut einen von machen, dann bleibt halt nur einer übrig. Okay, wenn es keine Diskussion mehr gibt, dann würde ich jetzt das Meinungsbild erfragen. Es ist in Zeile 54 bis 56, ob wir unsere Ideen in einen Antrag oder in mehrere Anträge packen sollen. Es geht übrigens auch andersrum, ne? Von dem, was gerade gesagt wurde. Man könnte auch erst einen Antrag schreiben und wenn man feststellt, das wird zu kompliziert, den dann zu splitten in zwei. Klar. Sollte man das nicht dann besprechen, wenn sich die Frage tatsächlich akut stellt und einfach mal erstmal anfangen? Ja, das ist ja das Meinungsbild und später kommt die Abstimmung. Naja, großartig abstimmen müssen wir da wohl nicht. Es geht ja erstmal nur, dass man weiß, okay, in welche Richtung bewegen wir uns dann gedanklich alle gemeinsam. Okay, ich gebe noch eine Minute Zeit. Okay, also das Meinungsbild ist sehr knapp ausgefallen, mit 4-3 für alles in einen Antrag packen. Aber ja, wie gesagt, wir können ja jetzt einfach mal anfangen und sollte sich es ergeben, Ihnen mehrere Anträge zu spalten, dann machen wir das eben. Jo. Okay, also Wischer hat schon einen Vorschlag geschrieben, vielleicht können den mal die Leute lesen, das ist in Zeile 76. Vielleicht liest du ihn mal vor. Okay. Die Piratenpartei setzt sich dafür ein, dass die Geldschöpfung von Geschäftsbanken in Europa gelenkt wird. Vor allem Geldschöpfung durch Kredite für realwirtschaftlich betrachtet unproduktive Zwecke wie Finanzspekulationen oder Finanzinvestitionen sowie die Geldschöpfung von Geschäftsbanken für den Kauf von Finanzvermögen sollen eingeschränkt werden. Da habe ich gleich mal eine Frage, Wischer. Warum und auch an dich, Thomas, warum nennt ihr es die ganze Zeit Lenkung? Und gut, vielleicht in der Überschrift, aber warum wird hier nicht geschrieben geregelt? Regelung, ja, kann man es Regelung benennen, nimmt sich nicht viel, glaube ich. Ja, das Schöne an dem Wort Regeln ist ja, oder Regelung ist ja, dass man dann sagen kann, es sollen Regeln geschaffen werden. Und das versteht jeder. Gut, aber geregelt ist die Geldschöpfung heute auch, ne? Ja. Ja, deswegen frage ich ja. Also das Wort Lenkung heißt für mich halt, dass man es eben nicht quasi in alle Richtungen gleich verteilt, sondern eben tendenziell versucht, in die Realwirtschaft zu lenken. Aber ich stehe zu, dass das in dem ersten Satz ein bisschen komisch klingt, also weil man ja vor allem die Kredite lenken will und die Geldschöpfung auf andere Arten irgendwie eher ganz abschaffen, so wie ich das verstanden habe. Ich würde es auch eventuell begrüßen, wenn wir, ich weiß nicht, ob das irgendwie möglich ist, ohne zu ungenau zu werden, aber das Wort Geldschöpfung nicht verwenden, aber das ist vielleicht zu viel gefordert, oder? Ja, bin auch gerade am Überlegen, ob man vielleicht im ersten Satz schreibt, dass die Kreditvergabe von Geschäftsbanken in der Eurozone geregelt, gelenkt wird. Ja, dann mit der Begründung, dass Regeln schon existieren, ist das okay. Aber jetzt hast du wieder nur Kredit gesagt. Also gibt ja noch die anderen Sachen. Aber vielleicht wäre es nicht schlecht, dass man erst die Kredite nennt und dann in dem zweiten Satz erst die anderen Sachen? Naja, steht ja vor allem Geldschöpfung durch Kredite. Nee, schon in der EU. Das ist ein EU-Werbprogramm, kein Eurozonenprogramm. Und was machst du mit den Ländern, die keinen Euro haben? Ja, interessiert mich doch nicht. Alles, was die EU-Kommission verabschiedet, verabschiedet sie für ganz Europa. Also für ganz EU, Entschuldigung. Okay. Man könnte es auch ganz rauslassen, oder? Also ist ja irgendwie dann klar, dass es um Europa geht. Aber. Was soll denn der Unterschied zwischen Finanzspekulation und Finanzinvestition sein? Ist doch dasselbe. Ja, habe ich auch nachgedacht. Es kann natürlich auch sein, dass jemand sozusagen spekuliert, wenn jemand zum Beispiel, keine Ahnung, in Hedgefonds irgendwelche Aktien kauft oder irgendwelche sonst was für komische Derivate kauft. Und er könnte investieren in irgendwelche Realimmobilien zum Beispiel. Dann ist es keine Finanzspekulation im eigentlichen Sinne, sondern eine Investition in eine Immobilie, ein realwirtschaftliches Ding und erhofft sich dadurch natürlich spekulative Zwecke, aber es ist keine, naja, ne, so. Es könnte ja auch eine Natürlich ist das auch eine Spekulation. Ich weiß nicht, ob das vielleicht taktisch besser ist, bestimmte Begriffe zu wählen, um Zustimmung zu erlangen, aber sachlich sehe ich da keinen Unterschied. Eine Investition in Devisen ist ja eigentlich immer Spekulation, finde ich, oder? Also wenn du jetzt auf eine andere Währung oder sowas spekulierst, dann ist es was anderes als jetzt was Investives, dass du da irgendwie, also müssen wir irgendwie unterscheiden, denke ich da. Also was ich im Kopf hatte, sind vor allem diese Immobiliengeschichten, wo jemand halt meint, naja, ich kaufe mir jetzt die Immobilien für Kredit und die von mir aus, ich vermiete die auch oder so, weiß der Geier was. Und ich weiß, ja, die Immobilienpreise steigen zurzeit und deswegen weiß ich, naja, ich kann den Kredit so oder so zurückzahlen, irgendwie, wenn ich es nachher wieder verkaufe. Klassische Spekulation. Ja, das ist aber keine, ja, das ist eine Spekulation. In dem Sinne würde ich das nicht bezeichnen. Du meinst, der Unterschied ist, dass das eine gedeckt ist. Ja, gedeckt ist relativ, aber es ist anders. Ist vom System her anders, sagen wir mal so. Also, ich fände es irgendwie ganz klasse, wenn über diesen Antrag vielleicht mal ein paar Leute mehr darüber reflektieren, dass alle Finanzanlagen spekulativ sind und ja, vielleicht auch sein eigenes Handeln da dahingehend überdenkt. Bin ich durchaus bei dir? Ich würde auch das Unproduktive rauslassen, weil das ist total relativ, hängt vollkommen vom Betrachtungswinkel ab, ob etwas unproduktiv ist oder nicht. Sehr wertend, würde ich rausnehmen. Warum? Verstehe ich nicht. Wer entscheidet denn, ob etwas Produktives finanzspekulativ ist oder unproduktiv finanzspekulativ? Es gibt nichts Produktives. Ja, deshalb ist es unsinnig, da von unproduktiven Zwecken zu reden. Zur Illustration halt. Also ich hatte das, ich gebe dir schon recht, wenn das nur unproduktiv dastehen würde, das wäre ich auch für blöd, deswegen habe ich vorgeschrieben, realwirtschaftlich betrachtet und wollte damit halt den Bezug machen, dass die Realwirtschaft was Produktives macht, indem sie Dinge produziert oder ne, Dienstleistung, whatever. Ja, was das mit ist, das jede Dienstleistung ist definitiv unproduktiv. Kommt ja kein Produkt oder irgendwas Anfassbares heraus, nur tätig hier eine Dienstleistung, Gastronomie, Bewirtung, alles andere als unproduktiv im eigentlichen Sinne von Unproduktivität betrachten. Also wenn 20 Hedgefondsmanager einen Job kriegen, ist das realwirtschaftlich betrachtet auch etwas. Und naja, das war jetzt nur ein bisschen absurd, aber ich wollte nur darauf hinweisen, also es ist irgendwie so ein bisschen doppelt gemoppelt. Also man könnte das halt so rausstreichen, wird auch ein bisschen kürzer, ist nicht schlecht für den Satz, sagen wir mal so. Ja, finde ich besser. Wie wäre es einfach, Kredite für Zwecke wie Finanz- und Deviseninvestitionen oder Finanz- und Devisenspekulationen? Und warum nur Devisen? Also warum Devisen extra? Ja, so Finanz ist, finde ich immer, ist ja ein Index, wo dann zugrunde liegt und da finde ich halt, wenn man das so plakativ dann irgendwie darstellen will, dass es ja so unproduktiv und ja nichts des Gemeinwohl nutzt, sondern ja irgendwie ja im Endeffekt halt einzelne tolle irgendwelche Profiteure dabei bedient werden, dann ja, ich hätte halt jetzt einfach mal so das in einem, also eigentlich ist es egal, wie man es nennt. Warum nicht? Man kann doch entweder in einer Begründung oder hier mit einfließen lassen, Devisen- und Rohstoffspekulation. Bei Devisen fallen mir immer Rohstoffe ein, denn beides sind gewaltige Transfervolumenmärkte. Im Prinzip ist da recht im Verhältnis recht wenig Geld unterwegs, was aber ja eben sekündlich ein paar Mal durch die Gegend geschossen wird und damit eben dieses hohe Volumen generiert. Ja, im Grunde wollen wir ja alle Spekulationen einschließen. Das ist die Frage, ob da Finanzspekulationen alles mit einschließt. Ja, Rohstoffe sind jetzt nicht direkt Finanzen, aber weiß ich nicht. Und Finanzinvestitionen, wollen wir das jetzt drin lassen? Also ich finde es auch irgendwie fast das gleiche wie Finanzspekulationen, bloß dass man irgendwie, es klingt ein bisschen positiver. Also ich könnte mir vorstellen, dass man die Finanzinvestitionen rauslassen kann, denn das kleine Wörtchen wie beinhaltet ja schon, dass es auch noch andere Sachen gibt. Gut, also kann man durchaus machen. Ich vermute nur, die Menschen werden dann nicht verstehen, dass es sofort auch darum geht, dass man eben für Immobilien, Geschäfte, wie man einfach nur kauft, fertige Immobilien, die man einfach nur kauft, um sie weiter zu vermieten oder so, dass es da auch darum geht. Wobei es sowieso ein ganz schwieriges Thema ist, ehrlich gesagt, ist zu trennen, ob derjenige jetzt es für seinen eigenen Bedarf macht oder nicht und Geschichten. Also Kauf zum Zwecke der Vermietung ist doch eigentlich gar nicht so schlecht. Auf Kredit finde ich nicht so gut. Nur auf Kredit, denn der Mieter muss doch den Kredit bezahlen, oder? Ja, genau darum geht's ja bei dieser Bubble-Geschichte, dass das alle machen und dann steigern die Preise. Ja, wir haben ja hier ganz ganz speziell noch gar nicht so alt diese US-Immobilienblase, die ja immer noch am Zusammenschrumpeln ist, ne? Wo nachher da gab es ja Fälle, wo die den 110% Finanzierung und ein 5er BMW haben wir auch noch dazugestellt. Ne? Wollen die vielleicht sowas schreiben wie Spekulationen jeglicher Art, um wirklich versuchen, alles einzuschließen? Ja, aber denn jeglicher Art würde ja auch, wenn ich ins Casino gehen will zum Beispiel, ne? Ich nehme Kredit und mache ein Casino, will damit Casino spielen. Ja, ich finde auch nicht, dass das zulässig sein soll. Also gut, das ist dann die Frage, das fällt dann schon irgendwie ein bisschen unter Konsum, aber eigentlich, wieso nicht? Also wieso nicht verbieten? Vielleicht auch unverantwortliche Spekulation einfach, weil es dann, sobald es jemand auf Kredit noch dazu, man weiß ja nicht, wie gut dann der Kredit im Endeffekt ist oder so, da ist ja Missbrauchspotenzial gleich riesig und das kann im Endeffekt dann keiner verantworten, also einfach so unverantwortliche Spekulation oder so. Hätte man das ein bisschen umschifft vielleicht. Es geht immer noch um die Banken, ne? Und meine übergeordnete Sichtweise hier ist, die Aktiva von Banken legen die Qualität des Geldes fest. Wenn sich in den Aktiva von Banken lustige Derivate und andere dieser Art Produkte und Spekulationen befinden, dann stimmt die Qualität des Geldes nicht. Also das ist die übergeordnete Sicht, aus der ich immer wieder komme, die ich immer wieder mit ansetze. Das ist richtig, aber mir geht es nicht nur darum, dass das Geld sicher ist, sondern mir geht es auch darum, was unser Geldsystem für einen Effekt auf die Realwirtschaft hat. Und wenn Leute, die zwar Sicherheiten haben, aber damit dann Kredite nehmen, die irgendwelche Finanzblasen treiben, finde ich das auch nicht so gut. Ich will noch mal die Werbetrommel rühren für den Begriff Finanzinvestition. Am Beispiel, wenn ein Fonds zum Beispiel sich einen Kredit aufnimmt und dann Geld investiert in, also ein Fonds macht das natürlich nicht direkt, aber ein Hedgefonds zum Beispiel, und dann investiert in Renten, in irgendwelche Rentenpapiere, was weiß ich, Staatsanleihen oder in Aktien oder so, dann nennt er das quasi Investition, Finanzinvestition. Und der würde das nicht als Spekulation bezeichnen, wenn er eine Staatsanleihe kauft. Ja, ich könnte mit dem Wort Finanzinvestition auch leben. Ich auch. Ich würde sowieso mal den Vorschlag machen, ich habe ja nun auch noch so ein paar Wörter so ein bisschen geändert, also dass man das Finanzinvestitionen wieder das Durchgestrichene wegnimmt und mal alles andere, wenn alle einverstanden sind, das Durchgestrichene mal rausschmeißt und mal wieder auf komplett weiße Farbe setzt, dass man es mal flüssig lesen kann. Okay, dann lese ich mal kurz vor. Die Piratenpartei setzt sich dafür ein, dass die Geldschöpfung von Geschäftsbanken in der EU gelenkt wird. Vor allem die Geldschöpfung durch Kredite zum Zwecke von Finanzspekulationen oder Finanzinvestitionen sowie die Geldschöpfung von Geschäftsbanken für den Kauf von Finanzvermögen sollen eingeschränkt werden. Brauchen wir das zweite Mal die Geschäftsbanken in dem Satz? Oder im ersten Satz steht schon die Geldschöpfung von Geschäftsbanken und dann nochmal Geldschöpfung von Geschäftsbanken? Nee, kann man glaube ich weglassen. Kurz und knackig ist immer das Ziel, oder? Im Antrag. Die Begründung kann ja lang sein. Ja, ist richtig. Wollen wir Geldschöpfung durch Kredite einfach durch Kreditvergabe ersetzen? Gerne. Habe ich ein bisschen Bauchschmerzen bei. Ja, du meinst, weil nicht Banken nicht eingeschränkt werden sollen, oder? Ja. Ja, ist richtig. Allerdings steht im ersten Satz, dass wir uns auf Geschäftsbanken beziehen. Vielleicht ist, ja. Ich meine, es ist auch so ein, im Prinzip ist es ja auch ein Bildungsantrag, ne? Ein bisschen, ja. Wer hat das gerade geändert in des Kaufs? Ist das neue deutsche Rechtschreibung oder Sprache? Das steht zum Zwecke. Nee, zum Zwecke von Finanzspekulationen oder Finanzinvestitionen. Damit ist der Halbsatz abgeschlossen. Und dann kommt, sowie die Geldschöpfung des Kaufs von Finanzvermögen. Das müsste doch heißen, zum Kauf von Finanzvermögen, oder? Ach so, ja, ich dachte, dass wir Geldschöpfung von Geschäftsbanken komplett streichen wollten. Weil das wiederholt sich doch, oder? Dreimal Geldschöpfung. Aber dann bleibt's auch hängen. Genau, wichtiges Wort. Der Antragstitel heißt auch noch so, passt das. Bringt sich ein. So, jetzt habe ich noch ein Problem oder nicht Problem. Reflektiert mal den Begriff Finanzvermögen und was ihr darunter versteht. Ja, habe ich mich auch gerade gefragt. Ja, das muss man noch etwas anderes machen, weil es soll ja auch keine Immobilienspekulationen durchgeführt werden. Ja, aber jetzt geht es um den Kauf. Ja, die Bank kann auch mit eigenen Immobilien spekulieren, oder nicht? Ja, da bin ich der Meinung, das kann sie nicht. Also der Kauf von Finanzvermögen wäre zum Beispiel der Kauf von Staatsanleihen, oder? Ja. Das wäre auch Finanzvermögen, ja. Deswegen steht auch nicht, soll verboten werden, sondern soll eingeschränkt werden. Naja, das haben wir ja in dem letzten Antrag schon geändert. Na, was würdet ihr sonst noch unter Finanzvermögen verstehen? Wollen wir Geldvermögen verwenden? Nee, die Frage ist schon berechtigt von Wischer. Was verstehen die Leute hier gerade unter Finanzvermögen? Ich weiß, was ich darunter verstehe. Nur ob das mit den anderen sich deckt, weiß ich nicht. Also ich habe es ja gerade gesagt, ich denke da an Staatsanleihen. Im Moment fällt mir auch ad hoc nichts anderes ein. Naja, Derivate und so weiter würde mir noch einfallen. Sind Derivate Vermögen? Ich will es nicht beantworten, deswegen lasse ich euch mal reden. Ja, also ich wollte nämlich gerade, deswegen habe ich gedrückt, einfach sagen, mach uns schlau. Also gut, wenn ich vom Vermögen rede, dann meine ich natürlich alles, was bei der Bank auch auf der aktiven Seite irgendwie steht, ne? Und dadurch, dass die Bank so nur Finanzvermögen in ihrer Aktivbilanz hat, dann ist es quasi fast alles, was sie da so kaufen kann. Dazu zählen dann auch Aktien oder Beteiligungen. Genauso wie Derivate oder Staatsanleihen oder weiß der Geier was. Ja, da gibt's ganze Messen. Die machen unglaublich viele Produkte. Strukturierte Finanzprodukte ist ja ein Begriff. So, wenn man jetzt was konkret braucht, dann merkst du gerade, ist schwer. Ja, Staatsanleihen ist leicht, aber es gibt Hunderte oder Tausende von Arten von Finanzprodukten, wahrscheinlich sogar mit entsprechend vielen verschiedenen Bezeichnungen. Komisch, dass die kaum bekannt sind. Ja, es wird jetzt nicht wie jeder wissen, was eine Put-Option auf einen Aktienkauf ist oder sowas. Das halte ich für Wetten. Die bezeichne ich lieber als Wettscheine als Wertpapiere, denn insofern müsste ich eigentlich auch einen Lottoschein als Wertpapier ansehen. Aber das wollen, wir auf jeden Fall mit einfließen, oder? Ich verstehe noch nicht, was der Hintergrund ist von eingeschränkt werden. Was soll ich mir darunter vorstellen? 5% eingeschränkt oder komplett eingeschränkt? Also soll es verhindert werden? Das eingeschränkt ist mir ein bisschen zu interpretativ. Ja, also man kann natürlich jetzt den Antrag erweitern und genau schreiben, was man einschränken will. Wenn man jedoch diese allgemeinen Begriffe benutzt, wie Finanzvermögen, dann kann man nicht schreiben, eine krasse Aussage machen, wie unterbinden oder verbieten. Weil man unter Umständen ja nicht alles verbieten möchte. Ja, dann lass uns doch einfach zwei Sachen exemplarisch aufzählen, was wir wirklich verbieten wollen. Das ist doch viel aussagekräftiger als ein Wort, was viel Interpretationsfreiraum gibt und dazu noch ein einschränkendes Wort, was auch sehr interpretativ ist. Das ist dann keine wirkliche Aussage mehr. Ja, finde ich gut. Ist ja gut, wir können ja einen nächsten Satz machen. Dazu gehört Punkt, Punkt, Punkt. Aber dann werdet ihr wieder an den Punkt kommen, dass ihr Dinge nennen müsst, aber. Ja, wollen wir vielleicht wirklich einen eingeschränkt zu einem Verboten erweitern und dann eben nicht alle dafür bei den Finanzvermögen dann schwammiger werden, also zum Kauf. Noch ein Einwand. Das Verboten kannst du deswegen nicht machen, weil du, je nachdem, wie du die Regelung machst, es nicht verbietest. Zum Beispiel nach dem Ansatz, den auch Axel ja schon mehrmals erwähnt hat, mit der Eigenkapitalreservierung verbietest du nichts. Die Banken können das immer noch machen, nur sie werden es nicht mehr tun oder sie können es nicht mehr im großen Aufwand tun, weil sie nicht so viel Eigenkapital haben. Also wird es nicht verboten, sondern es wird effektiv nur eingeschränkt. Ja, es wird sehr, sehr erschwert dann, ne? Und ich bin nämlich auch kein Freund von Verboten. Wenn ein alternatives Verfahren das Ziel des Verbots auch erreicht. Ja, dann müssen wir vielleicht vom Verhindern reden. Oder das Einschränken passt schon. Diese Einschränkung kann ja so weit gehen, dass du dir kann ganz, ganz weit gehen, aber es ist kein Verbot. Und wenn man statt einschränken sagt stark reduzieren? Ja, mir wäre schon so ein, also im Sinne der irgendwie, Prägnanz, Schärfe, wäre mir schon ein bisschen aggressiveres Wort, verhindern zum Beispiel, wäre mir schon lieb irgendwie. Sollen durch geeignete Maßnahmen, und dann sag's nochmal, stark reduziert werden? Verhindert. Vermieden. Ja, verhindern ist wieder auch so. Ja, das ist. Ein negatives Wort, ja. Vermieden ist neutral ziemlich. Finanzspekulation ist auch negativ. Da nutzt es aber das Wort. Kommt drauf an, wer es macht. Jetzt habe ich was. Was liegt eigentlich heute in den Bad Banks rum? Diese Dinger geht es. Ja, und noch mehr. Wie wär's denn mit, sollten stark erschwert werden? Ja. Sollten vermieden oder sollten stark erschwert werden, ja, finde ich gut. Damit haben die Leute noch die Möglichkeit, das ist die Idee, die Axel hat, schaffe Möglichkeiten für sie, die ihnen Tränen in die Augen treiben. Ja, also oder erschwert klingt so, dass es jetzt anstrengender für die wird, aber es wird nicht anstrengender, sondern es lohnt sich einfach nicht mehr, zum Beispiel, oder es wird komplett verboten. Es ist halt aufwendiger. Wie wäre es mit sowas, kommt mir gerade in den Kopf, sollen das Risiko von der Allgemeinheit auf die Banken zurück. Ja, ihr wisst, was ich meine. Ich schreib's genau so. Wir könnten den Nachsatz erweitern, sollen eingeschränkt werden, sodass die Risiken für die Allgemeinheit entfallen. Schreib's erstmal so hin. Das ist diesen zweiten Satz. Das ist insgesamt die richtige Richtung. Das knüpft an die mediale Berichterstattung hinein. Der Steuerzahler wird belastet, die Allgemeinheit wird belastet und hat damit tatsächlich endlich mal den Anknüpfungspunkt an dem, was bei allen in den Köpfen herumschwirrt, die hier mal ein paar Artikel gelesen haben. Und wenn wir dann zum Beispiel schreiben, sollen derart eingeschränkt werden, dass die Risiken für die Allgemeinheit entfallen? Das finde ich gut. Ist das nicht genau das Ziel? Dann kann man es doch auch so schreiben. Ja, durchaus, wenn man. Also ich finde es konkreter, dass drunter da, dass die Risiken vom Steuerzahler zurück an Verursacher geleitet werden oder gehen. Ja, Ich persönlich mag das Wort Steuerzahler an sich nicht. Ich auch nicht. Verursacher finde ich auch wieder so dieses Schuldthema, das Wort dort mal raushalten. Es ist ja auch nicht so, dass irgendwie irgendjemand anderes deswegen zur Rechenschaft gezogen wird, sondern im Idealfall soll einfach nichts mehr passieren. Wenn wir jetzt Allgemeinheit noch ein bisschen für die europäischen Bürger oder so etwas, weil das soll ja auch ein bisschen Marketing sein und keiner fühlt sich als Allgemeinheit. Europäische Gesellschaften. Ja, genau, sowas. Das hat leider, werden gleich alle Euro- und Europa-Fans jubeln. Das klingt ein bisschen so, als ob wir die Risiken alle nach USA auslagern wollen. Ja, St. Florian, grüßt. Ja, das Lustige ist ja, wenn man das komplett wirklich durchziehen würde, dann ist es auch wirklich so, ne? Dann kann ja quasi egal sein, was in Amerika passiert. Ja, vielleicht. Starke Aussage. Also für den Bankensektor in jedem Fall. Wieso, wenn die Deutsche Bank irgendwo in Detroit schwer investiert ist in Realvermögen? Genau, und dann darfst du nochmal ganz unten lesen, was ich geschrieben habe zur Durchsetzung der Regulierungen. Genau das soll die Deutsche Bank natürlich dann auch nicht mehr sein. Ah, okay, das habe ich noch nicht gelesen. Also ich finde das in 78 nicht so gut, weil die Risiken, also es geht nicht ums Abwälzen von Risiken, sondern eher, dass die Risiken gar nicht entstehen, finde ich. Ja, ich finde auch wieder Abwälzen ist hat Geschmäckle, ist wieder tendenziös. Ich würde das im Sinne des Antrages rauslassen. Die Fakten sollen zählen und nicht irgendwelches Bashing, was da subtil reinkommt. Also ich finde 77 super. Ich zweifle gerade ein kleines bisschen, ob wir uns da nicht ein bisschen zu weit aus dem Fenster lehnen. Weil wir sind Piraten. Ich meine ja, aber dass man mit der vor allem der Geldschöpfung oder Lenkung bei Krediten dann quasi Risiken entfallen würden, so nach dem Motto, wenn man das regelt. Und natürlich gibt es immer noch Risiken anderer Natur oder ähnlicher Natur, weiß ja Geier. Wenn man dann ja, die. Denn es diese Risiken. Aber das erwarte ich von den Piraten, dass die genau sowas sagen. Fertig aus Ende, da wird nichts abgewälzt, dass die Risiken für die europäische Gesellschaft entfallen. Punkt. So, und ob das wirklich in dieser Reinstform nachher durchsetzbar ist oder realisierbar oder ob nur 98% davon realisierbar sind, ja gut, das sehe ich als nicht mehr so wichtig an, aber die Forderung ist erstmal entfallen. Ja, aber also ich verstehe schon, also das Lebensrisiko im Grundsätzlichen ist natürlich nicht möglich, dass es entfällt, aber wenn wir schreiben, dass diese Risiken, das reicht, glaube ich, als Bezug. Aber was ist mit diese dann gemeint? Die oben beschrieben werden, na gut, die werden nicht wirklich beschrieben. Richtig. Aber sie werden halt, es werden halt die, ja, dann muss es halt noch ein bisschen länger schreiben. Dann muss man, dass die Risiken aus den Finanzspekulationen für die europäische Gesellschaft entfallen. Könnte man nicht auch sagen, dass diejenigen, die die Risiken verursachen, sich auch die zu tragen haben? Nee, darum geht's allgemein eigentlich nicht. Wieso? Weil die Idealfall so aussieht, dass quasi die Risiken so klein wären, dass dieses Tragen, dieses Platzen überhaupt für die Banken gar nicht mehr stattfindet. Weil die Banken nicht mehr an Finanzmärkten investiert sind. Insofern kann es ihnen egal sein, was für Blasen platzen, weil sie sind nirgendwo dabei. Es gibt quasi mehr oder weniger keine Risiken. Das Einzige, was sie als Risiko haben, richtig, das Einzige, was sie haben, sind normale Kreditausfälle, die durch Rezession oder was der Geier, schlechtes Wirtschaften, schlechte Kreditvergabe allgemein entstehen. Ich habe jetzt ergänzt, dass die bisher vorhandenen Risiken für die europäische Gesellschaft entfallen. Ist natürlich auch ein bisschen diffus, weil, ne, kann jeder sich reininterpretieren, aber. Ja, aber wir haben ja noch ein bisschen Begründung und es soll die Leute schon ein bisschen berühren und sie sollen sich sozusagen berührt fühlen. Und da finde ich die Risiken und der europäischen Gesellschaft, das finde ich gute Eyecatcher. Okay, ist jetzt einigermaßen ein Konsens oder für den letzten Halbsatz? Könnte man vor Entfallen noch zukünftig schreiben oder macht das keinen Sinn? Also so wie es jetzt steht, finde ich es eigentlich auch ganz gut. Ja, das finde ich auch besser, weil dieses zukünftig bezieht sich nie auf jetzt und so ein Antrag soll natürlich immer jetzt dann wirken. Ja, also die Idee war einfach nur, in dem Text sozusagen hinzuweisen, dass die Risiken ja im Moment da sind und die wollen wir zukünftig eben nicht mehr haben. Ich glaube, dieses Wort zukünftig hat man schon öfter mal diskutiert und in den meisten Fällen. Okay, ist gut, alles gut. Jetzt haben wir zwei Sätze. Mir wäre es lieb, wenn wir noch einen dritten machen würden, der explizit betont, dass wir Kreditvergabe für Realwirtschaft fördern wollen. Die Maßnahmen können wir dann vielleicht in der Begründung noch mit reinschreiben. Oder seht ihr das anders? Wie fördert man das wirklich? Ja, also eigentlich schränkst du nur den Rest ein. Man könnte natürlich sagen, naja, irgendwas müssen die Banken dann machen und deswegen vergeben sie dann mehr in Realwirtschaft vielleicht. Aber direkt fördern? Ich finde das schon gut, weil die mittelständischen Unternehmen teilweise richtige Probleme haben, um an Kredite ranzukommen. Und da sollte man das schon sagen, weil wir dann auch so ein bisschen mehr Background kriegen von den Mittelständlern. Man könnte zum Beispiel noch einen Abschlusssatz schreiben, dass man sagt, dass die Geschäftsbanken sollen sich auf ihr ureigenes oder primäres Geschäft konzentrieren, also Kreditvergabe an die Realwirtschaft. Ja, finde ich gut. Das kann man machen. Ja, hätte ich auch nichts dagegen. Also aber grundsätzlich kann man schon ein bisschen Kreditvergabe für die Realwirtschaft befördern, zum Beispiel indem man die regionalen genossenschaftlichen Banken irgendwie stärkt und den in irgendeiner Form Vergünstigungen gibt oder denen das Leben leichter macht. Oder eben dann für größere Projekte auch die KfW irgendwie fördert. Keine Ahnung, sowas in die Richtung. Darf ich mal kurz fragen? Könnt ihr mich kurz briefen? Überarbeitet ihr den Antrag 37 vom Bundesparteitag? Nein, ist was Neues. Weil ja zum Teil jetzt gerade da genau das besprochen wird, was bei dem Antrag 37 in der Präambel drin steht. Warst du fertig, Hatti? Denn du bist momentan stumm gestellt. Ja, ich war fertig. Sorry. Ja, das ist uns bewusst. Also wir haben den auch gesehen, den Antrag. Ich sehe aber schon ein bisschen anders, weil wir nicht irgendwie das... Also wir legen nicht so explizit Wert auf irgendwie das gesamte Finanzsystem, wobei das natürlich irgendwie das gesamte Finanzsystem nach sich zieht, sondern es soll ein bisschen spezifischer sein. Aber der Antrag 37 ist nicht irgendwie geplant, auch eingereicht zu werden, oder doch? Ich weiß ja, ich versuche jetzt erstmal rauszukriegen, was ihr genau macht und Initiative Europäisches Wahlprogramm. Wir bauen gerade einen Antrag, den wir da reinkippen werden. Ja, das ist schon klar, natürlich. Aber was der Inhalt dessen wird, und es scheint ja Überschneidungen zu geben, also wir sollten uns nicht zu viele Konkurrenzen aufbauen, mal sehen. Deshalb war ja die Frage, ob ihr euren Antrag, den ihr geschrieben habt, auch in diese Initiative kippt. Überarbeiten würde ich. Ein paar Sachen sind ja mittlerweile Beschluss, die muss man nicht mehr beantragen, weil es schon ja beschlossen ist. Also ja, könnte ich mir vorstellen. Wenn es nicht einen besseren Antrag gibt, den ihr gerade erarbeitet, oder vielleicht mache ich ja mit. Also nur zum Bedenken, es gibt anscheinend einen Zeitdruck. Ne? Ich glaube, 9. September ist Deadline. Also bis dahin musst du dich da dann fertig sein. Ich hab gerade so einen Gedanken, vielleicht nur das könnte das mal kurz diskutieren. Wie wäre es, wenn wir vielleicht auch noch reinschreiben würden, dass vielleicht auch die Banken gewisse Beträge als Risikokapital für in Anführungsstrichen, also das meine ich jetzt nicht so wörtlich, Start-ups bereitstellen sollten und dass das vielleicht auch von der Bundesregierung oder vom Bund in gewisser Weise garantiert wird. Ja, interessante Idee, aber ein ganz anderes Fass. Würde ich jetzt hier nicht mit reingießen. Aber ich fände das ganz gut, weil das ist ja so etwas, was eigentlich kein anderer. Ja, das hier hat auch kein anderer, was wir hier gerade machen. Ich würde es auch in eigenen, das ist wirklich thematisch ein bisschen was anderes, weil es ja eher da um Start-up-Förderung geht. Und ich finde die Idee grundsätzlich gut, da könnte man sicher was machen, aber es passt nicht. Ich meine nicht Startups in dem Sinne, sondern dass wenn eine Firma ein neues Produkt entwickeln will, dass sie dafür sich vielleicht Kredite kriegt. Also das meinte ich als Startups nicht, also diese Computergeschichte, das meinte ich jetzt nicht. Ja, ich glaube, die Risikoanalyse einer Bank in der Realwirtschaft muss man ihr dann überlassen. Da kann man schlecht eingreifen, aus meiner Sicht. Aber man könnte zum Beispiel auch von Seiten der Bundesbank oder auch immer eine gewisse Garantie geben, wenn die solche Kredite vergeben. Wenn zum Beispiel eine mittelständische Firma ein neues Produkt auf den Markt bringen will. Klar gibt's das schon. Habe ich auch mal gehabt. Soll eigentlich Geldschöpfung jetzt das Thema sein, die Überschrift, sorry? Ja, im Prinzip könnte man es so sagen. Okay, also als Idee finde ich das ja schön, aber ich meine, welcher Wähler weiß denn, was Geldschöpfung bedeutet? Also wenn ich jetzt so reingehört habe, ne, dann habe ich das Gefühl gehabt, ihr redet davon, was sollen denn eigentlich die Aufgaben von Banken sein? Und die Überschrift ist Geldschöpfung. Das ist sehr theoretisch. Warum nennt man es nicht einfach, was sollen die Aufgaben von Banken sein? Das spricht die Wähler ein bisschen eher an und implizit verbirgt sich die Geldschöpfung dahinter. Man muss es ja nicht so nennen, aber es ist nicht wahlkampftauglich. Ja gut, ja. Also wir können auch schreiben, Banken sollen nur Kredite an realwirtschaftlich handelnde Unternehmen vergeben, Punkt. Und sonst nichts weiter tun. Ja, also das war auch mein Gedanke, dass man eher die Geldschöpfung rauslässt und versucht, ohne das zu formulieren, um die Parteimitglieder und Wähler besser zu erreichen. Andererseits haben dann andere vielleicht die Idee gehabt, durch das Wort Geldschöpfung ein bisschen auch Bildung zu betreiben, aber naja. Wir können sie aus der Überschrift rauslassen und dann im Text erwähnen, so als Aha-Moment für jemanden, der dann neugierig wird. Also die Aufgabe von Banken ist die Geldversorgung der Wirtschaft. Eingrenzung der Banken, der Aufgaben der Banken oder sowas. Ja, das ist Banken ja der Inhalt, der jetzt gerade formuliert wird. Also das ist ja der Inhalt, der jetzt gerade formuliert wird. Mit dem Wort Geldschöpfung bin ich auch nicht so ganz glücklich. Und wenn jemand mich fragt, was ist die Aufgabe von Banken, dann sage ich, das ist die Geldversorgung der Wirtschaft. Sehr deutlich. Ja, aber sie haben ja noch ein paar mehr Aufgaben, auch die sinnvoll sind. Genau, und das muss definiert werden. Das ist bisher nicht klar definiert, ja, sondern wir fordern eine klare Definition der und Grenzung der Aufgaben von regulierten Banken. Ja, aber ich kann es nicht und ich glaube auch, dass hier das keiner kann, alle Aufgaben von Banken zu definieren. Tut mir leid. Das muss für ein Wahlprogramm nicht vollständig sein. Wir haben da viel zu hohe Ansprüche. Also für mich reduziert sich die Aufgabe von Banken schon ziemlich rein auf die Kreditvergabe. Ich meine, solche Sachen wie Rohstoffgeschäfte absichern oder sowas, finde ich eher dann in eben Aufgaben von Versicherungen, die aber, finde ich, nicht unbedingt eine Banklizenz bekommen müssen. So, das gehört für mich zu den Buchhaltern. Dienstleistung und Kreditvergabe, das sind die beiden Aufgaben. Also die Dienstleistung ist, den Zahlungsverkehr zu gewährleisten. Ja, also die Aufgabe von Banken ist mit Sicherheit den Zahlungsverkehr abzuwickeln, also die Geldversorgung, und mit Buchhalter war ich gerade falsch. Diese Art Versicherungen, die gehören für mich zu den Buchmachern und damit ins Hauptgebiet England. Da können die in ihre Wettbüros gehen und jede beliebige Wette abschließen. Hauptsache, es ist keine Bank dabei. Ja, sehr gut, Buchmacher. Sehe ich auch so. Ja, da kommt kein Widerspruch. Gut, aber so Ziel der Runde war es ja irgendwie, die Geldschöpfung irgendwie anders zu gestalten. Dann kann man natürlich einen anderen Antrag formulieren. Ist ja die Frage, ob das dann da auch so rüberkommt, wie auch immer. Ist jetzt die Frage, wollen wir einen anderen Antrag formulieren? Dann dürfen wir das natürlich jetzt gleich in Augenschein nehmen. Also im Prinzip, wenn ich jetzt, sorry, dass ich da so reinrutsche, vielleicht ist es gerade gut, dass ich noch einen neutraleren Blick habe. Also ihr habt geredet über die Aufgaben von Banken und eine Aufgabe ist die Geldschöpfung indirekt über Kredite. Also letztendlich ist es dann die Kreditvergabe, über die wir reden und man kann das dann als ein Teilmodul gestalten und das andere Modul, das sind die anderen Aufgaben oder so. Aber ich würd's in einen Antrag packen. Ihr liest ja nochmal den Antrag durch vielleicht, weil das schon noch ein bisschen mehr ist, als ich jetzt bei dir rausgehört habe. Ist der in dem Pad, das ihr da ja, ich habe es ja, war schon zweimal in der Leiste. Zeile 76, 77. Auch dieses... Ich würde vorschlagen, wir haben ja, die Geschäftsbanken sollen sich wieder ausschließlich auf ihre originären Aufgaben der Kreditvergabe und der Geldfinanz, der Geldwirtschaft oder des Geldflusses, Geldversorgung. Das steht der Geldversorgung beschränken. Das steht doch schon in 77. Aber das war nicht Ziel des Antrags, ne? Das ist was anderes jetzt, was ihr gerade sagt. Ich habe ein bisschen ein Problem mit der Geldschöpfung, weil Geldschöpfung bedeutet ja eigentlich Geld zu erwirtschaften, ohne dafür vorher irgendwelche Produkte zu erzeugen. Ja, es geht auch darum, dass die Bank eben genau das eigentlich tut. Ja, und damit habe ich ein bisschen ein Problem. Wir auch, deswegen wollen wir das ja vernichten. Also das Wort ausschließlich in 77 kam raus. Das war jetzt einmal eine Frage. Das ist ja auch wurscht, ob es nachher ausschließlich wird oder ob sie noch irgendwas anderes machen können. Das ist ein parteipolitischer Antrag. Ich würde vorschlagen auf originär, statt vornehmlich auf originär. Ja, originär ist ja wieder die eigentliche Aufgabe, oder? Ja, also statt eigentlich originär hätte ich dann ihrer originären Aufgabe widmen. Ich würde das wieder auch streichen. Sollte sich ihre eigentlichen Aufgabe der Kreditvergabe an die Realwirtschaft widmen. Punkt. Sehe ich auch so, das wieder weg. Ist das eigentlichen Aufgabe nicht auch ein bisschen tendenziös so? Ja, aber das finde ich, das ist, erklärt den Leuten, dass sozusagen der Normalfall wieder eintritt und das gibt psychologisch ein gutes Gefühl und nimmt einem Ängste. Wir haben doch sehr viele konservative Wähler. Ich würde aber da noch Kreditvergabe und Geldfluss. Das würde ich noch mit also dazu bringen. Für den Geldfluss sind Sie nicht zuständig. Also das meinst vielleicht der Zahlungsverkehr. Zahlungsverkehr, entschuldige. Aber da kommen wir jetzt wieder von eins ins andere. Es gibt noch andere Aufgaben. Jetzt kann man nämlich hier nicht alle aufzählen. Aber man kann das trotzdem durchaus dazu tun, weil nur Kreditvergabe ist ein bisschen wenig. Wir reden aber in dem ganzen Antrag nur über die Kreditvergabe oder die Geldschöpfung. Und das wäre eigentlich unnötig, dann jetzt ein anderes Thema noch aufzumachen im letzten Satz. Genau. Okay, ich bin bereit. Okay, dann lese ich alles nochmal vor. Die Piratenpartei setzt sich dafür ein, dass die Geldschöpfung von Geschäftsbanken in der EU gelenkt wird. Vor allem die Geldschöpfung durch Kredite zum Zwecke von Finanzspekulationen oder Finanzinvestitionen sowie die Geldschöpfung zum Kauf von Finanzvermögen sollen derart eingeschränkt werden, dass die bisher vorhandenen Risiken für die europäische Gesellschaft entfallen. Die Geschäftsbanken sollen sich ihrer eigentlichen Aufgabe der Kreditvergabe an die Realwirtschaft widmen. Ich glaube, 99% sind schon im ersten Satz ausgestiegen, leider. Und Fachleute wählen wahrscheinlich die Piraten entweder sowieso oder sowieso nicht. Auch ich würde es mal ausprobieren. Gut ist. Wie bitte? Ich würde es mal ausprobieren. Es hat wirklich auch ein bisschen einen lehrenden Charakter, dieser Antrag. Und wenn wir in der Begründung das noch ein bisschen erklären, glaube ich, könnte das gut funktionieren, dieser Antrag. Insbesondere, weil der letzte Satz natürlich die Leute einschmeichelt. Also wer bis zum letzten Satz kommt, der stimmt auch dafür. Ich meine einfach im ersten Satz schon Geldschöpfung. Wenn es im zweiten Satz kommt, ja, aber nicht im ersten Satz. Wir könnten, kommt mir gerade die Idee, wir könnten doch die 77 vorlegen irgendwie. Ja, habe ich auch gerade überlegt, dass man als Einleitung vielleicht, die Piratenpartei setzt sich dafür ein, dass die Geschäftsbanken sich ihrer eigentlichen Aufgabe der Kreditvergabe an die Realwirtschaft widmen. Das ist gut, ja, das gefällt mir. Dann ist jetzt die Frage, wie man den Übergang zu den anderen, also dass man im Prinzip die beiden Sätze tauscht. Dann braucht man den ersten Satz eigentlich auch gar nicht mehr. Ich mach das mal. Gut, jetzt muss das da vorne noch, der Satz umgestellt werden. Dass ja, macht er doch gerade. Dann könnte man den zweiten Satz mit einem Gegen oder sowas einleiten. Das Wort Kreditvergabe soll wohl bleiben, nehme ich an. Weil ich persönlich kann in diesem ersten Satz auch gut mitleben, dass sich die Geschäftsbank ihrer eigentlichen Aufgabe, der Geldversorgung der Realwirtschaft, widmen. Dann ist das Wort Kredit an dieser Stelle erstmal gar nicht da, weil Kredite wird auch immer gerne auch mit Schuld in Verbindung gesetzt. Geldversorgung finde ich auch gut, weil das ja auch impliziert ja mein Bargeld, was ich aus dem Automaten ziehe. Finde ich übrigens jetzt auch gut so. Jetzt kann man trotzdem im ersten Satz die Aufgaben, also Sparanlagen, Dienstleistungen und Kredit. Sparen wollen wir verhindern. Ich finde die Kreditvergabe in 76. Dann eben die wesentlichen Aufgaben als Dienstleister und Kreditvergabe und dann diese Konzentrierung insbesondere. Nein. Ah, ich bin da schon still. Ich finde Kreditvergabe auch besser, weil es geht ja darum, schon noch ein bisschen den Bezug zur Geldschöpfung irgendwie herzustellen. Also irgendwie so ein Mittelding aus Geldversorgung und Kreditvergabe wäre gut. Also weil Geldversorgung ist mir persönlich auch zu, sag ich mal, vage. Also da können vielleicht manche dann nur die Abwicklung des Zahlungsverkehrs darunter verstehen. Ja, finde ich auch. Glaube ich aber nicht. Ich würde unbedingt Kreditvergabe lassen, weil wir im zweiten Satz dann ja von der Geldschöpfung reden und der Bezug muss schon da sein, sonst ist das alles in sich nicht so im Fluss. Deshalb unbedingt Kreditvergabe im ersten lassen. Ist der Bezug nicht auch da? Und wenn ich mir das so lese da, dass sich die Geschäftsbank ihrer eigentlichen Aufgabe, der Geldschöpfung der Realwirtschaft widmen und direkt im Anschluss geht die Geldschöpfung durch Kredite. Denn Kredit ist ja auch eine Geldversorgung. Ich störe mich immer noch an diese eigentlichen Aufgaben. Kann man nicht machen, eine ihrer eigentlichen Aufgaben vielleicht so? Also nicht die eigentliche Aufgaben, sondern eine der Aufgaben. Welche ist denn noch eigentlicher? Also was klassifiziert eine Bank noch mehr? Diesen Dienstleistungsaspekt, der letztendlich auch als Dienstleister anderen ermöglicht, zum Beispiel Geld zu schöpfen. Aber ich sehe den Dienstleistungsaspekt vorne. Ja, aber also für was, welche Dienste leistet denn die Bank noch, außer die Kreditvergabe? Sparen, die Sparer bei der Stange zu halten, das sollte man auch mal berücksichtigen, um zu sagen, bloß nicht, dass die Sparer auf die Idee kommen. Aber das habe ich immer nicht so. Nein, doch. Bloß nicht, dass die Sparer auf die Idee kommen, die Banken zu verlassen. Und das wäre auch sehr schlimm für die Banken, wenn die Menschen auf die Idee kommen, die Bank selber zu Hause zu haben. Und dazu haben die Banken überhaupt gar keine Lust. Also zu dem Thema könnt ihr einfach mal zu eurer Bank gehen und mal gucken, was sie so an Leistungen anbieten. Ich wette, da schlackern euch die Ohren. Da hat es irgendeiner rumgefuscht im Pad. Oh, sorry, das war ich. Und könnt ihr wieder die Timeline zurückmachen? Passt schon weg. Als was nutzen denn die meisten Menschen, die meisten Wähler eine Bank? Rein, um ein Girokonto zu führen, damit der Lohn auf das Konto kommt und sie damit ihr Geld verwalten. Die wenigsten Leute brauchen mehr als einmal im Leben einen größeren Kredit. Das betrifft nur ja die Wirtschaft. Aber die Wähler nutzen die Bank im Wesentlichen als Dienstleister. Deshalb kann man das nicht einfach ignorieren. Das sehe ich auch so. Und da gebe ich Hedy in vollem Umfang recht. Genau wie eben halt Sparen und so weiter, was eben halt auch eine Verwaltungsebene ist. Ja, würden keine Zinsen dafür ausgegeben, würden viele auch die Gelder von den Banken herausziehen und die Kontrolle des Geldes wäre dann sehr fraglich. Also würden sie garantiert nicht. Wenn ich Hedy richtig verstehe, ist Hedy glücklicher, wenn da stünde, die Geschäftsbanken ihrer eigentlichen Aufgabe des Zahlungsverkehrsabwicklung und der Kreditvergabe an die Realwirtschaft bitten. Das verwirrt nur. Wir lenken vollkommen Thema ab. Wir sind ganz woanders. Moment, ich bin erstmal nur auf Hedy eingegangen und das, was bei mir im Moment als Botschaft oder als Aussage angekommen ist. Kann das so sein? Dienstleistung, Zahlungsabwicklung, dass du das gerne drin hättest, Hedy. Also entweder gerne drin oder aber nicht sagen ihrer eigentlichen, sondern einer ihrer eigentlichen Aufgaben, weil es nur ein Teilbereich der Aufgaben ist. Also das wäre ja ein Kompromiss. Man lässt die Dienstleistung weg und setzt das einer dazu und dann täts dir auch wieder gut in den Kram passen. Darf ich kurz darauf hinweisen, dass Rudi gerade hinzugefügt hat, eigentlich ihrer eigentlichen volkswirtschaftlichen Aufgabe, was ich sehr gut finde? Ja, das gefällt mir jetzt richtig. Da will ich schon lange drauf hinaus. Die Banken haben neben Ärzten und anderen Funktionen Energieversorger nämlich eine ganz wichtige volkswirtschaftliche Aufgabe. Und jetzt ist das Wort Volkswirtschaft endlich mal drin. Das finde ich auch sehr gut. Aber dann würde ich das Wort eigentlich auch weglassen. Einfach nur. Ja, ist ja auch schon durchgestrichen. Ja, ich habe es gerade durchgestrichen. Wäre jetzt meine Frage, ob das Sinn macht. Richtig. So klingt es besser. Also ich würde trotzdem das Eigentliche drin lassen, weil sich das denn ja auf volkswirtschaftlich bezieht und nicht auf Aufgabe. Ich meine, der erste Satz ist natürlich jetzt auch so ein bisschen Blabla, ne? Weil ich meine, das machen sie heute auch. Ja, aber das ist ja dieses Blabla. Nee, das machen sie ja eben nicht heute. Das machen sie zwar auch, aber... Richtig. Da müsste man dass sich die Geschäftsbanken... Okay, denke ich gleich nochmal drüber nach. Auf ihre volkswirtschaftliche Aufgabe konzentrieren? Auf ihre volkswirtschaftliche Aufgabe konzentrieren? Wie wäre das? Ja, insbesondere klingt es, ob sie noch tausend andere Sachen deswegen trotzdem machen. Ja, machen sie ja auch. Sollen sie aber nicht. Also nochmal, Banken haben volkswirtschaftlich wirklich die Aufgabe, die Realwirtschaft mit Krediten zu versorgen. Das ist ihre eigentliche Teil der Aufgabe. Nein, das ist volkswirtschaftlich ihre Aufgabe, keine andere. Ja, die Sparergeschichte, von denen du gesprochen hast und so weiter, das ist alles wurscht. Das interessiert volkswirtschaftlich erstmal nicht. Es geht darum, dass es schadet sogar der Volkswirtschaft, aber egal. Die eigentliche volkswirtschaftliche Aufgabe ist die Kreditvergabe an die Realwirtschaft. Und das muss eigentlich auch so in dem Satz stehen. Ich habe da so meine Bedenken, weil ja auch ganz wichtig für die Wirtschaft, für die Realwirtschaft ist, den Geldfluss über die Banken laufen zu lassen. Also das ist nicht nur die Kreditvergabe. Das ging doch früher auch ohne die Banken und ohne Konten. Also das ist ja nicht die eigentliche Aufgabe der Banken gewesen. Das ging früher mit Lohntüten und da wurde bar bezahlt und alles gut. Das meine ich nicht. Ich meine, dass der Zahlungsverkehr zwischen den einzelnen Unternehmen über die Banken läuft. Die können nicht mit mir im Koffer mit ein paar Millionen von einem Unternehmen zum anderen laufen, und das läuft genau. Das ist die Kontoführung und den Geldfluss zwischen den Unternehmen. Das ist eigentlich mit einer ganz wichtigen Aufgabe. Ja, den Zahlungsverkehr sehe ich in der Zwischenzeit so selbstverständlich an, dass ich der Ansicht bin, der muss nicht mehr explizit erwähnt werden. Ja. Kreditvergabe auch. Die Kreditvergabe ist ja dieser neuralgische Punkt, denn es werden ja eben nicht nur Kredite für die Volkswirtschaft, die Realwirtschaft vergeben, sondern eben auch für diese Finanzwirtschaft. Und das ist der Punkt, der ja hier nicht verboten werden soll, aber so drastisch erschwert wird, dass die Finanzwirtschaft seitens der Banken auch einschlafen könnte. Aber das mit dem Zahlungsverkehr, das stößt doch letztendlich vielen auf, dass es fehlt. Natürlich ist es völlig selbstverständlich, aber was spricht dann dagegen, das in einem Nebensatz zu erwähnen? Also so neben dem Zahlungsverkehr ihrer eigentlichen Aufgabe, neben dem Zahlungsverkehr, nämlich dieser Kreditvergabe an die Unternehmen und so weiter. Also nur diese drei Wörter mit einbauen, dann ist es irgendwo integriert, so nebenbei, und ja, ist selbstverständlich, das rein. Dann auch. Du reitest da sehr drauf rum, Hetty. Ich habe es noch nicht verstanden, warum, aber ich nehme an, du hast wirklich einen Grund, vermutlich aus den anderen Arbeitsgruppen und Wirtschaft auch heraus, warum du jetzt sagst, es wäre schön, wenn diese kleine, ich sag mal frech, Nebensächlichkeit mit den drei Worten einfach mit drin verankert ist. Stören tut's eigentlich nicht. Mich stört das. Ich gebe Axel. Ja, also ich habe sehr, sehr viel im letzten Jahr mit Menschen über genau Bankenregulierung geredet. Auch privat haben mich natürlich die Leute gefragt, was machst du so? Und dann habe ich eben auch genau über diesen Antrag, an dem wir gearbeitet haben, geredet. dann war der Kern letztendlich immer, was sind die Aufgaben der Banken? Und die meisten Menschen, mit denen ich geredet habe, haben sich, also eher laienhaft, wenn es eher Laien waren, haben sich letztendlich für diesen Dienstleistungsaspekt interessiert. Ja, genau, eigentlich sollte eine Bank den Kunden in Fokus haben und für den Kunden als Dienstleister arbeiten. Aus Wahlkampfsicht, einfach nur, weil es die meisten Menschen anspricht, finde ich das nicht unwichtig. Rein fachlich, wenn das jetzt ein Fachbuch wäre und nicht ein Wahlprogramm, dann würde ich euch voll recht geben. Ja, volkswirtschaftlich gesehen stimmt es, aber uns wählen nun mal nicht lauter Volkswirte. Also deine Erfahrung, also das, was du aus vielen Gesprächen mitgenommen hast, ist, wenn ich diese drei Worte mit unterbringe, tue ich mich leichter, eine ganze Reihe Menschen mehr für die Thematik abzuholen. Ich denke wohl, ja. Ich auch. Ich habe es mal mit eingepflegt. Ich halte es für unzweckmäßig. Kontoführung oder Zahlungsverkehr? Ich würde eher Zahlungsverkehr sagen. Ich halte es trotzdem für unzweckmäßig, weil die Aussage des Artikels ist nicht, was die Banken machen sollen, sondern was sie nicht mehr machen sollen. Und kommuniziert nach außen werden dann die Dinge, die nicht mehr gemacht werden sollen. Weil das ist die eigentliche Forderung des Antrages. Und jetzt noch 30 Sachen zu schreiben, die Banken machen sollen, bringt dem Antrag nichts und bringt auch in der Kommunikation nach außen nichts. Richtig. Der Eingangssatz ist aber jetzt, geht aber jetzt darauf hinaus, was sie machen sollen. Es geht hier, glaube ich, ich denke darum, um eine Korrektur, dass die Banken nicht mehr sich mit der Geldschöpfung durch Kredite zwecks und für Finanzspekulation, sondern dass wir wollen, dass sie sich auf ihre originäre Aufgabe wieder konzentrieren. Und genau das sollten wir aber auch vorher erstmal sagen, weil es hat ja keinen Sinn, wenn wir hier davon reden, dass sie die Finanzspekulation nicht unterstützen sollen, sondern wir wollen ja auch klar machen, dass sie einfach wieder das sein sollen, was sie mal waren, nämlich ganz schlicht für die Versorgung und den Zahlungsverkehr zu sorgen. Genau, und darum haben sie darum auch eingepflegt, Sicherung der Geldeinlagen. Und ich denke, das trifft auch Hettys Punkt. Das ist genau. Zu viel. Paul, das ist zu viel. Paul, das ist zu viel. Das hat damit, Leben auch noch sichern. Das hat damit überhaupt nichts zu tun mit dem Antrag. Ja, das hat nichts mehr damit zu tun, da gebe ich dir auch recht, Udi. Also, und der Zahlungsverkehr auch nicht. Der hat schon sehr viel damit zu tun. Also ich glaube nicht, dass der Satz, wie er in der ursprünglichen Form war, irgendjemanden dazu verleiten wird, dass wir abschaffen wollen, dass die Banken weiter den Zahlungsverkehr machen wollen. Also ich glaube nicht, dass der den Eindruck erweckt, wenn wir schreiben, dass sich die Geschäftsbanken auf ihre volkswirtschaftliche Aufgabe, die Kreditvergabe an die Realwirtschaft konzentrieren. Wenn wir das schreiben, glaube ich nicht. Also ich würde jetzt eher das Wort Dienstleister noch mit einbauen. Also die Banken sind eben erstens für den Geldverkehr zuständig und zweitens für Dienstleistungen. Da ist dann der ganze Rest drin. Aber mit Dienstleistungen gehen Banken selber kein Risiko ein, sondern arbeiten im Grunde mit fremdem Geld auf fremdes Risiko. Und deshalb muss man da auch nicht weiter was erwähnen. Es ist einfach nur der Dienst, der gegen Gebühr angeboten wird. Und das ist nicht so risikobehaftet. Deshalb würde ich auch tatsächlich diesen Sparbereich nicht mit erwähnen, weil auch das würde ich unter dem Begriff Dienstleistungen subsumieren, weil die Banken letztendlich gar keine eigenen wirklichen Anlagen anbieten in der Regel. Das sehe ich gar nicht mal als Kernaufgabe an. Ja, der Gesamtbereich Sparen hat hier drin gar nichts verloren. Also wenn ich das jetzt so lese, die Piraten setzen sich dafür ein, dass die Geschäftsbank auf ihre volkswirtschaftliche Aufgabe an die Realwirtschaft konzentrieren, dann brauchen wir die Kreditvergabe auch nicht. Doch, die braucht man. Deshalb werden wir später von der Geldschöpfung durch Kredite reden. Das brauchen wir. Wieso brauchen wir das? Wenn wir nur sagen, dass sie sich an ihre Aufgabe, an die Realwirtschaft, da gehört ja auch Kreditvergabe dazu, wenn sie ihre Aufgabe. Da braucht man nicht das extra zu erwähnen. Das ist wahrscheinlich auch das, was mich die ganze Zeit irgendwo gestört hat. Nee, der entscheidende Zusammenhang ist das kleine Wörtchen volkswirtschaftliche. Und das ist das, was wichtig ist. Und volkswirtschaftlich ist die Aufgabe der Banken Kreditvergabe an die Realwirtschaft. Ich finde das so, wie es jetzt da steht, eigentlich ziemlich gut und würde nichts mehr ändern. Naja, gut. Gott stehe euch bei. Den brauchen wir nicht. Ja, okay, ich weiß bin auch einverstanden, Basta. Okay, sind alle halbwegs glücklich? Ja. Natürlich nicht. Gut, machen wir trotzdem weiter. Wollen wir zur Begründung gehen oder hat noch jemand andere Anmerkungen? Oder vielleicht lese ich nochmal vor. Die Piratenpartei setzt sich dafür ein, dass sich die Geschäftsbanken auf ihre volkswirtschaftliche Aufgabe, die Kreditvergabe an die Realwirtschaft, konzentrieren. Dagegen sollen die Geldschöpfung durch Kredite zum Zwecke von Finanzspekulationen oder Finanzinvestitionen sowie die Geldschöpfung zum Kauf von Finanzvermögen derart eingeschränkt werden, dass die bisher vorhandenen Risiken für die europäische Gesellschaft entfallen. Super. Sehr gut. Punkt. Und in der Begründung können wir auch gerne noch reinschreiben, dass die Banken ja auch noch kostenlos die Konten führen. Kostenlos? Bei mir ja, wenn ich es online mache. Oh, da hast du keinen Service. Ich stehe auf Dienstleistung. Als diese Konten eingeführt wurden, hieß es, dass sie nichts kosten sollten. Ich erinnere mich hundertprozentig dran, denn ich habe, oh Gott, wann war das? 1969, glaube ich, begann das und da wurde uns gesagt, ja, ihr müsst jetzt das haben und das kostet nichts. Also diese Girokonten. Das ist natürlich, was wir hier machen, ist natürlich die Kehrtwende dahin, dass Girokonten wieder mehr kosten werden. Aber das macht ja auch nichts. Die haben damals nicht gekostet. Ja, und heute kosten sie bei sehr vielen Banken auch nichts. Bei meinen Sparkassen, die verlangen noch etwas. Aber grundsätzlich ist es kein Schaden, wenn die Bezahlung der Bankangestellten durch 2,50 Euro oder 3,50 Euro im Monat auch durch eine Kontenführungsgebühr unabhängig von der Anzahl der Überweisungen zum Beispiel stattfindet. Weil irgendwo müssen ja die Banken die Einnahme herziehen, um ihre Angestellten zu bezahlen. Das haben sie durch die Ja, dann könnte man ja lieber sagen, machen wir lieber Kontoführungsgebühren und dafür dann diese Zinsen gegen null. Dafür nehmen wir die Dispo zurück, ja, zum Beispiel. Da ja, da bin ich dabei. Okay, dann mal wieder ein bisschen zurück zum Thema. Wischer hat schon eine ungefähre Struktur für die Begründung vorgeschlagen, und zwar zuerst, warum wir regulieren wollen, dann was wir genau regulieren wollen und dann mit welchen Methoden wir das regulieren wollen und am Ende noch einen Absatz zur Durchsetzung. Ist es so sinnvoll oder hat jemand einen anderen Vorschlag? Oh, ich habe noch ganz kurz, bevor wir mit der Begründung anfangen, durch dieses ganze Hin und Her fehlt jetzt irgendwo ganz immer am Anfang des Antrags das Wort EU oder die Buchstaben EU. Vielleicht brauchen wir es auch gar nicht. Wischer, weil du vorhin ja auch das mit drin haben wolltest. Ja, wäre jetzt vielleicht nicht mehr so wichtig, weil wir am Ende ja die europäische Gesellschaft drin haben. Und dann ist so der Bezug europäisch irgendwie drin. Okay. Okay, warum regulieren? Würde ich irgendwas in der Form schreiben, dass die Kreditvergabe / Geldschöpfung der Banken maßgeblich zu der Finanzblase und der Größe der Finanzwirtschaft beigetragen hat oder so? Gut, ich habe genau das mal gerade einfach mal reinkopiert da. Das sind aber alles nur Vorschläge erstmal, in welche Richtung es gehen könnte. Und ich sehe das nämlich auch so, warum regulieren? Weil sie eine Finanzwirtschaft entwickelt hat, die in der Zwischenzeit als wichtiger wahrgenommen wird als die Realwirtschaft, also die Versorgung der Einwohner dieser Welt mit Dienstleistungen und Gütern. Ja, und woran liegt es? Doch auch, weil 40% der Geldvermögen oder überhaupt der ganzen Vermögen sich auf 1% der Eigner konzentriert haben. Weniger als 1%, wo es halten. Das ist richtig, aber viele davon sind auch eben in diesem System entstanden, dadurch, dass eben die Leute, die schon halbwegs reich waren, durch gehebelte Finanzprodukte auf einmal noch viel mehr Geld gekriegt haben. Ja, das ist dabei, aber nicht vergessen, wenn ein paar wenige viel Geld gewonnen haben, haben ganz viele Geld verloren. Denn da entsteht nicht Geld entsteht in Banken. Alles andere ist irgendetwas, was auch wieder eine Blase sein kann, die auch wieder innerhalb von Monaten einfach eindampft und weg ist es wieder. Also Gewinne und Verluste, der Einzige, der am Ende bei diesem ganzen Handel immer gewinnt oder ein regelmäßiges Einkommen bezieht, ist der Broker und niemand anders. Wollen wir vielleicht mal versuchen zu formulieren, warum wollen wir jetzt einschränken, regulieren, begrenzen? Um den Stellenwert, um der Finanzwirtschaft wieder da einzuordnen und den Stellenwert zu geben, wo sie eigentlich hingehört. Ich würde sogar sagen, wo wir sie brauchen, wo sie gebraucht wird, wo sie volkswirtschaftlich wichtig hier eine wichtige Aufgabe hat. Ja, aber das heißt ja im Wesentlichen, dass der überflüssige Teil weggelassen wird. Der andere Teil funktioniert ja einigermaßen. Vielleicht kommen wir bei über den Ansatz der Bad Banks. In der Zwischenzeit ist mir auch eingefallen, was da zum Teil drin herumliegt. Da liegen Fondszertifikate drin. Komme ich gerade drauf, weil herumläuft, dass die Commerzbank bei den Schiffsfonds immer noch dick drin ist. Ja, Moment, jetzt klingelt mein Telefon. Macht erstmal weiter. Ich klicke mich aus. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Gute Nacht. Michael, hast du kurz Zeit? Das wird kurz eins runtergehen in die Geldordnung. Geh in die AG Senioren. Wieso wird sowas eigentlich aufgezeichnet? Das ist doch seltsam. Das ist transparent, nicht seltsam. Eben, wo ist das Problem? Man traut sich ja nicht, was zu sagen, wenn man nicht weiß, ob das nach Jahren noch irgendwo vorgehalten wird einmal wieder. Völlig egal. Also ich finde die Frage, warum reguliert werden soll, schon wichtig. Und ich sage jetzt mal ganz naiv, weil wir einen funktionierenden Staat brauchen. Und wenn der Staat irgendwie nur noch so eine Fußnote in der Bankbilanz ist, haben wir vielleicht irgendwie was verkehrt gemacht. Ja, wer sagt bei diesen ganzen Aktiensachen, also jetzt wird aber nur der Poker gewinnen, der hat das Problem der Geldschöpfung nicht mal ansatzweise begriffen. Und ich weiß nicht, warum man sowas aufzeichnen soll. Also das ist doch unter allem Niveau. Michael, geh doch kurz in die Senioren. Jo. So, die Erfahrung der letzten Krisen haben doch gezeigt, dass Banken auf ihrer Vermögensseite fachtechnisch aktiver Vermögenswerte haben, die keine gewesen sind. Deswegen und ja auch die Auslagerung in Bad Banks. So, und genau das ist doch das eine Ziel, was mit diesem Antrag verfolgt wird, was ja oben schon steht, dass die bisher vorhandenen Risiken für die europäische Gemeinschaft entfallen. Denn genau das waren ja die Risiken. So, und wenn jetzt die Frage gestellt wird, warum regulieren? Oben steht's ja schon drin und können wir ganz platt sagen, dass nie wieder Bad Banks benötigt werden. Im Klartext, dass die Vermögenswerte, die Banken auf ihrer Vermögensseite führen, einen Wert haben. Da finde ich jetzt wiederum die Begründung unnötig. Das hat nun wirklich jeder mitgekriegt, warum Regulierung, oder? Die einzigen, die es nicht mitgekriegt haben, sind unsere Regierungen, die Banker und unsere Ökonomen. Aber die Wähler haben es mitgekriegt. Also ich würde schon gerne herausstellen, dass eben diese Luftpumpe Geldschöpfung quasi die wesentliche Ursache für das Ausmaß gewesen ist, des Aufblasen des Finanzsektors. Das ist wahrscheinlich nicht jedem Bürger klar. Es ist ja pure Geldschöpfung sozusagen. Dieser ganze Finanzsektor ist eine große Geldschöpfermaschine. Die Banken schöpfen sich ja gegenseitig das Geld, was sie dann in ihre Swaps und Derivate packen. Also von daher, es ist völlig sinnlos, was sie da betreiben. Es pumpt einfach nur eine Blase auf, die dann natürlich zum Teil Menschen dazu bewegt, aus der Realwirtschaft auch noch Geld abziehen zu wollen, um es da reinzukippen. Wahrscheinlich nicht unerheblich. Das liegt genau, aber auch an der Rendite, Leute, das Geld. Das war ganz klar die Inflation und diese Inflationsgeschichte sollte auch da rein. Ja, man sieht ja jetzt, ne, das ist sehr clever gemacht, die Inflation ist gestiegen, weil eben auch die Zinsen zum Beispiel für Sparguthaben auch dementsprechend wegrationalisiert worden sind und eben auch andere Nachteile entstanden sind. Also de facto haben wir eine Hyperinflation und das war auch sehr, sehr schön bei der EUVICON herausgekommen, auch durch Joachim Paul, der ja gesagt hat, es hat eine Umkehrung weg von der Realwirtschaft zu der Finanzwirtschaft und die dominiert die Realwirtschaft. Vorher, Anfang der 70er, war es so, dass die Realwirtschaft die Finanzwirtschaft dominiert hat und das hat natürlich jetzt zu Geldentwertungen geführt, die wir auch hier haben. Darum haben wir eben halt weniger Leute oder mehr Leute weniger Lohn, Einkommen und so, weil eben halt der Finanzsektor diese Sache dominiert und es da Superreiche gibt. Ja, Inflationsvermögenswerte. Vermögenspreisinflation ist das. Aber damit können Sie ja dann irgendwann richtige Sachen kaufen, sage ich mal ganz, ganz naiv. So. Ja, grundsätzlich sehe ich das auch so, dass, dass aus der Finanzwirtschaft Geld in die Realwirtschaft rüberschwappt und nicht umgekehrt. Doch, ist es auch. Aber das ist nicht so wichtig. Die Frage ist, warum regulieren? Aber beide Seiten geht es. Das hängt, glaube ich, zusammen. Aber ja, also das einerseits wird aus der Realwirtschaft abgezogen und andererseits dann wieder in die Finanzwirtschaft hat gepumpt. Also es ist ein zweiseitiger, ein bilateraler Prozess. Okay. Lass mal, darum geht's gar nicht. So, warum regulieren? Und das Ziel der Regulierung ist die Geld Versorgung der Realwirtschaft und keine weitere Geldversorgung aus den heutigen Möglichkeiten heraus, das Geld entsteht und vergeht, für die Finanzwirtschaft. So, und wenn wir mal anfangen, wenn wir die letzten Krisen haben gezeigt, dann mag Hattie recht haben, dass der Wähler das schon verstanden hat. Wenn das auch für den Rest der Piratenpartei gilt, oder für Großteil, die Mehrheit der Piratenpartei, dann kann man das doch so reinschreiben. Damit keine Bad, ich sag mal nochmal mit diesen Worten, das muss nur anders formuliert werden, damit keine Bad Banks mehr nötig sind, damit die Vermögenswerte in Banken real echte Vermögenswerte sind und keine Scheinvermögenswerte mit irgendwelchen Derivaten, Fondsanteilen, die mit einmal im Preis steigen und dann hat die Bank mit einmal Gewinn, der eigentlich gar nicht da ist und sowas. Es geht auch um genau diese Dinger. Es geht um Also ich bin erstmal fertig. So, und dieses einfach auszudrücken mit zwei Sätzen, das gelingt mir im Moment nicht. Aber wenn ich den Nagel auf den Kopf getroffen habe und genau darum geht's, dann müssen diese beiden Sätze nur formuliert werden. Oder es muss jetzt einer kommen und sagen, ich meine, das ist der Grund, warum regulieren. Genau, und ich möchte das sagen, inflationäre Tendenzen in der Finanzwirtschaft zu stoppen. Und das ist klipp und klar der Grund. Du redest von Preissteigerungen. Jetzt habe ich dich verstanden. Inflation heißt Ausweitung des Geldmengenwachstums. Die ganzen Finanzprodukte sind nichts anderes wie ausgeweitetes Geldmengenwachstum. So, und das ist Inflation und das muss verhindert werden. Und dann bitte schön diese Gelder zurück in die Realwirtschaft. Ja, aber dann darfst du auch nicht vergessen. Das ist Inflation und die Risiken. Das hat nicht wirklich was miteinander zu tun. Ja, meine ich auch. Hat es, ganz klar. Wer von Inflation redet, muss auch von Deflation reden. Entschuldigung. Also es ist doch Tatsache, dass zumindest im Jahr 2000 wir mit einmal 75% Deflation hatten. Das sind doch reihenweise keine inflationären Tendenzen an den Finanzmärkten und Produkt gewesen, sondern massiv Abwertungen und Korrekturen. Wer das Wort Inflation für die Aufwertung und Preisanhebung benutzt, der muss nach meines Erachtens zu diesen Vorgängen auch Deflation sagen. Dann, um das aufzugreifen, weil was ist, um inflationäre Tendenzen, dann muss man beides sagen, um diese Schwankungen zu korrigieren. Axel, du bist doch ein schlauer Mensch und so weiter. Bis jetzt waren wir ja auch in vielen Dingen der gleiche Meinung. Ne? Und wenn du eben auf die großen Plattformen gehst, wie Arriva oder Wall Street Online und so weiter, dann findest du das auch. Inflation bedingt Deflation. Ja, in der normalen Wirtschaftslehre heißt es ja auch, zuerst kommt eine Mini-Inflation, dann kommt eine Deflation, die dann zu einem großen Blowout, zu großen Inflation führen wird. So, und das ist eine Lehre auch in der Finanzwirtschaft. So, jetzt hau ich mal dazwischen. Ich hau jetzt mal dazwischen hier. Ich bin gerade wiedergekommen und war total überrascht, worum es hier plötzlich geht. Also, wir wollen an der Begründung zu dem Antrag arbeiten. Und das, was Paul gerade bemängelt hat, die Inflation in der Finanzwirtschaft, ist ja genau das, was wir verhindern wollen zukünftig, dass sowas gar nicht mehr entsteht. Dass es überhaupt keine Finanzwirtschaft mehr irgendwelche Blasen entwickeln kann und so weiter. Und deswegen können wir mal wieder zurück, dass wir wieder ein Darum bisschen ist, produktiv. Paul, unterbrich mich doch nicht. Dass wir wieder einfach zur programmatischen beziehungsweise zur Begründungsarbeit kommen. Sonst sitzen wir hier nämlich noch morgen früh um 4 und haben keinen Antrag fertig. Also, Thomas, sorry, dass ich ein bisschen dazwischen gehauen habe. Ich wollte dich bitten, dass du so ein bisschen mehr die Versammlungsleitung wieder übernimmst und dass sich die Leute nicht mehr so reinrufen, sondern vielleicht dann doch das WM links ins Chat schreiben, wenn sie was sagen wollen. Ja, werde ich machen. Okay, also ich weiß nicht, ob ihr das verfolgt. In 80, 81, 82 schreiben die Leute schon fleißig. Ich kann vielleicht mal vorlesen, was da steht. In 80. Die Erfahrungen der letzten Krise haben gezeigt, dass die Geschäftsbanken sich von ihrer volkswirtschaftlichen Aufgabe weit entfernt haben, gleichzeitig aber Risiken für sich und die gesamte Volkswirtschaft produzieren. Durch die derzeitige Möglichkeit, Geldschöpfung unkontrolliert zu betreiben, fördern sie Vermögensblasen und riskieren mit, und so weiter. Und in 82, die gängige Praxis der Geldschöpfung in Geschäftsbanken im Bereich der Finanzwirtschaft ist die maßgebliche Ursache für das völlig unverhältnismäßige Aufblasen des Finanzsektors. Also ich würde in Zeile 80, den ersten Teil finde ich okay. Ich würde dann aber nach dem Komma kurz erklären, was die volkswirtschaftliche Aufgabe der Kreditschöpfung ist, vielleicht in ein paar Sätzen. Also dass wirklich Geldschöpfung stattfindet bei Kreditvergabe. Um das nochmal mit reinzupacken. Man kann ja später unten irgendwo auch einen Link zu irgendeiner Wiki-Seite, wo es erklärt ist oder so, noch legen. Ich finde ja zum Teil die Begründung besser formuliert als den Antrag selber. Flüssiger zu lesen, es klingt viel eingängiger. Ja. Na gut, dass wir eine Begründung haben. Na, vielleicht sollten wir tauschen. Das ist ernst gemeint, ne? Also mit dem Tauschen. Also von dieser Formulierung würde ich was in den Antrag übernehmen. Also ich würde in einem Antrag nicht von irgendwelchen Erfahrungen aus letzten Krisen sprechen. Ich meine, im Antrag sind ja bloß zwei Sätze drin und die sagen ziemlich knapp eben, was getan werden soll und da ist keine Problembeschreibung oder Vergangenheitsbeschreibung drin. Kann man nicht einfach mit einfach anfangen, Krisen haben gezeigt und so weiter. Warum eigentlich nicht? Andere Parteien schreiben das auch mit Problembehandlung der Vergangenheit. Also meine persönliche Meinung dazu, hat sich ja keiner zu Wort gemeldet, Anträge sollen so kurz und bündig wie möglich sein und die Begründung kann gerne über 15 Seiten gehen. Aber es geht um Wahlprogramm. Die Begründung liest sich wunderbar und die wird im Wahlprogramm dann nicht vorkommen, fände ich schade. Entscheidend ist doch die Aussage, um was es geht. Was will die Partei? Lass uns erstmal die Begründung schreiben, danach können wir uns nochmal Gedanken über die Struktur machen. Aber wir sollten einfach mal jetzt weitermachen und nicht ständig wieder über irgendwas, was wir schon gemacht haben, nochmal debattieren. Also ich finde, man sollte anfangen, Krisen haben gezeigt. Und bei dem Wort Krisen, da wird auch jeder hellhörig und so weiter und denkt dann auch weiter nach, was dann im folgenden Text dann auch geschrieben wird. Also Erfahrungen würde ich weglassen, sondern einfach Krisen haben gezeigt, das und das. Hallo, seid ihr noch da? Ja, du kannst besser ist, wenn du schreibst, als wenn du redest. Ja, ich hätte hier jetzt einfach nur was weggestrichen. Stell dir vor, du schreibst gerade einen Text und jemand quasselt dazwischen. Wie gut würdest du das finden? Hast du mich jetzt direkt angesprochen? Ja. Ja, aber wir reden doch alle hier. Naja, egal. Okay, ich ergreife mal wieder das Wort. Also es gibt einige Alternativen. Also am Anfang zunächst mal, die Erfahrungen der letzten Krisen haben gezeigt oder nur Krisen haben gezeigt. Krisen haben gezeigt, ist mir ein bisschen zu unklar, weil es ja irgendwie auch Krisen gibt, die nichts mit der Bankengeldschöpfung zu tun haben, aber eben ja, gerade in den letzten 10, 20 Jahren eben schon. Genau, Überschwemmungen und so. Dann mache ich das weg. Dann eben Finanzkrisen. Ich finde die Erfahrung, wie es vorher stand, eigentlich besser. Okay, haben gezeigt, dass die Geschäftsbanken sich von ihrer volkswirtschaftlichen Aufgabe wenn jetzt entweder durch Kreditvergabe an die Realwirtschaft Geld zu erzeugen oder alternativ der Finanzierung der Realwirtschaft. Ich habe das zweite vorgeschlagen, weil mir das erste, es klingt so ein bisschen, dass man so penetrant darauf rumreitet, dass da Geld erzeugt wird, was vielleicht nicht zielführend ist. Was meint ihr? Sehe ich auch so. Ja, ich wollte halt, also ich habe das blau geschrieben. Ich habe das deshalb geschrieben, weil ich dachte, dass vielleicht die Erklärung ein bisschen zu kurz gekommen ist im eigentlichen Antrag. Kommt noch. Deshalb wollte ich das deutlicher machen. Hätte ich später vielleicht gemacht. Noch deutlicher. Aber ist es nicht wichtig, sowas am Anfang zu verstehen, damit man den Rest sozusagen einordnen kann? Wenn das Aha-Erlebnis am Schluss kommt, dann verpufft das davor immer so ein bisschen. Ja, Also ich hätte, also nur jetzt rein, was in meinem Kopf vorging, warum regulieren, hätte ich es allgemein geschrieben. Was wird genau reguliert, hätte ich quasi dezidiert da geschrieben, was bei der Geldschöpfung jetzt reguliert wird. Nochmal ganz kurz von mir. Die volkswirtschaftliche Aufgabe ist nicht, Geld zu erzeugen. Denn das assoziierst du mit einem Halbsatz, Piratos. Also, wer soll es denn sonst erzeugen? Nein, die volkswirtschaftliche Aufgabe ist die Finanzierung der Wirtschaft. Die Versorgung mit Geld ist ja synonym. Ja, eine Versorgung mit Geld oder Geld zu erzeugen. Das ist ein großer Unterschied. Das stimmt. Es könnte ja auch sein, dass Banken kein Geld mehr erzeugen dürfen, irgendwann mal. Oder nicht mehr erzeugen, warum auch immer. Naja, aber ich rede ja vom aktuellen System. Also, ja, gut, meinetwegen streicht es, aber ich fand jetzt an der Aussage an sich nichts Falsches. Ja, es war auch nicht falsch, aber also ich hat vielleicht ein bisschen den Wert drauf gelegt, dass Geld erzeugt wird und sollte Wert eher drauf gelegt werden, dass die Realwirtschaft eben finanziert wird. Naja, okay. Die Erfahrungen der letzten Finanzkrisen haben gezeigt, dass die Geschäftsbanken sich von ihrer volkswirtschaftlichen Aufgabe der Finanzierung der Realwirtschaft weit entfernt haben, gleichzeitig aber Risiken für sich und die gesamte Volkswirtschaft durch Geldschöpfung, in Klammern Kreditvergabe an den Finanzsektor, produzieren, hervorbringen oder erzeugen. Wenn ihr die Geldschöpfung nicht haben wollt, müsst ihr das Blaue wieder streichen. Das habe ich auch wieder da. Das war ja sozusagen der Gegenpart dazu. Ja, es ist, ich sehe ein bisschen das Problem, dass wir oben, also jetzt ist es so, dass es in dem Antrag wie in der Begründung immer bei Kreditvergabe an die Realwirtschaft nicht Geldschöpfung dabei steht und bei den anderen Sachen schon. Deswegen vielleicht hier auch rausnehmen. Ich habe es im nächsten sowieso noch geschrieben. Okay, das mal weg. Produzieren, hervorbringen oder erzeugen? Erzeugen. Ja. Durch die derzeitige Möglichkeit, Geldschöpfung unkontrolliert zu betreiben, fördern sie Vermögensblasen. Bitte von der Taste runter. Durch die derzeitige Möglichkeit, Geldschöpfung unkontrolliert zu betreiben, fördern sie Vermögensblasen, indem sie durch Geldschöpfung Kredite an den Finanzsektor vergeben und gehen okay. Ich stopp mal kurz. Da stimmt irgendwas noch nicht. Also einmal Geldschöpfung ist auf jeden Fall zu viel. Haben die Erfahrungen der letzten Finanzkrisen oben, was ganz oben steht, wirklich das gebracht, was dann danach steht? Ja, eigentlich nicht. Bei den meisten Leuten zumindest nicht. Ich meine, die Immobilienblase in den USA war ja nicht unbedingt jetzt nicht realwirtschaftlich oder volkswirtschaftlich. Hä? Da wurden ja Häuserkredite vergeben. Das ist für mich nicht unbedingt das, was wir hier kritisieren. Ah, und dann wurden diese Häuserkredite wieder zu neuen Papieren zusammengebündelt und als neues Wertpapier verkauft. Und was nicht verkauft worden ist, ist wiederum in irgendwelche anderen Wertpapiere hineingegangen. Und das sind eben diese netten Finanzprodukte, die genau den Finanzsektor aufgeblasen haben. Dass wir auch eine Hauspreisblase hatten, das ist realwirtschaftlich, also realwirtschaftliche Güter. Wie man das jemals in den Griff kriegt, da habe ich auch schon meine Vorstellung, ist aber nicht im Moment Bestandteil dieses Antrags. Dieses Antrags ist diese netten Derivate, die da auf den Krediten nachher aufgezeigert worden sind, oder wo die auf die Kreditforderung verzeigert haben, dass die den Gar ausbekommen. Naja, also diese Immobilienblase hätte sie nie so aufgeblasen, wenn es diese Derivate nicht gegeben hätte, aber grundsätzlich ist das Investitionen in die Realwirtschaft. Also das ist gut möglich, dass es diese Blase ohne diese netten Finanzprodukte obendrauf so gar nicht gegeben hätte. Gut möglich. Aber wir sprechen jetzt nicht dafür aus, dass Hauskredite nicht mehr vergeben werden dürfen, oder? Nein. Na, da bin ich beruhigt. Willst du ein Haus bauen? Das haben wir ja schon vorhin erwähnt, das ist so ein Also das ist eigentlich die einzige Schnittstelle, wo es schwierig wird zu differenzieren, ne? Ab wann ist der Kredit dann da eine Spekulation? Vielleicht sollten wir das satzweise durchgehen und nicht in einem Block. Okay, im ersten Satz gibt es eine neue Alternative. Statt Finanzierung der Realwirtschaft, Versorgung der Realwirtschaft mit Liquidität. Liquidität finde ich nicht gut, das verstehen viele nicht. Ja, genau, so einfach wie möglich. Ich glaube, Zeile 80 kann man erstmal können wir nachher nochmal im gesamten Kontext nochmal überarbeiten, aber erstmal stehen lassen, oder? Und dann gehen wir über 82 weiter. 82 ist auch noch nicht fertig. Ist Finanzierung der Realwirtschaft nicht falsch? Das ist doch was anderes als Kreditvergabe an die Realwirtschaft. Unter Finanzierung von verstehe ich was anderes. Auf Finanzierung könnte auch sein, dass sie Eigenkapital geben. Ich finde den Einwand nicht schlecht, den Rolf gerade gebracht hat. Vielleicht sollte man zwischen den beiden Kommas das einfach komplett weglassen. Denn wir haben es ja oben im Antrag schon geschrieben, was denn die eigentliche Aufgabe der Geschäftsbanken sein soll. Und dann schlage ich vor, dass man das so abkürzt, dass man sagt, die Erfahrungen der letzten Finanzkrisen haben gezeigt, dass die Geschäftsbanken sich von ihrer volkswirtschaftlichen Aufgabe weit entfernt haben, gleichzeitig aber Risiken für sich und die gesamte Volkswirtschaft erzeugen. Wäre ich mit einverstanden. Ich auch. Gut, kommen wir zu Zeile 82. Also das unkontrolliert stört mich. Mich auch. Ich hab's geschrieben und mich stört's auch, ja. Jetzt wird es aber nicht gut, durch die derzeitige Möglichkeit, Geldschöpfung zu betreiben. Ich habe nichts gegen die Geldschöpfung oder die Geldschöpfung. Das unkontrolliert fand ich insofern ausreichend einschränkend. Unregulierte Geld. Jo, das passt schon eher. Jetzt kommen wir in Richtung der Finanzwirtschaft. Ja, aber so richtig unreguliert ist es wieder so angreifbar. Da kommen dann irgendwelche Popanzer und erzählen dann, dass es ja doch Regeln gibt. Ungelenkt? Ja, das finde ich einen guten Bezug wieder zum Antrag. Ungezügelt? Das ist wieder tendenziös, aber wir haben ja diesen Lenkungsgedanken. Und deshalb ist es vielleicht gut, nochmal aufzugreifen. Das Wort haben wir aber unten nicht mehr drin, lenken. Das haben wir ist rausgefallen. Außer wir machen das nachher noch im Antitel, aber das war ein eigenes Thema. Ich habe das Wort quasi noch davor geschrieben. Unteren Satz gleich weglassen und das rosa geschriebene. Durch die derzeitige Möglichkeit, im Bereich der Finanzwirtschaft quasi unreguliert Geldschöpfung zu betreiben, dann wäre das an der Stelle mit drin und mal meines Erachtens jetzt sehr präzise benannt. Ich hab's nicht verstanden, was du willst. Ich häng's mal kurz rein. Ja, ich mach das mal kurz. Das quasi passte schon. So, jetzt kommt das mit dem Kredit an die Finanzwirtschaft, ist ein bisschen doppelt gemoppelt. Das kann man sicher ganz elegant formulieren, wieder passt. Untere Satz auf 85 kann dann gleich ersatzlos gestrichen werden, so wie ich das im Moment einschätze. Also, der erste Satz ist jetzt nur darauf bezogen, auf die Kreditvergabe, richtig? Also die 83. Überschrift heißt, warum regulieren? Ja, das Überschrift kann ich lesen. Ich bin jetzt bei 83. Der bezieht sich jetzt nur auf die Kreditvergabe und noch nicht auf den richtigen Eigenhandel und die Geldschöpfung in diesem Gebiet. Warum siehst du das so? Ja, weil da. Ja, das nur, muss, das kannst du jetzt mit einem zweiten Satz mit hineinbringen. Und im Bereich selbst sind die Banken selber Akteure. So in diesem Sinne. Ich meine, es steht ja Geldschöpfung und nicht Kreditvergabe da. Ja, aber im Bereich der Wirtschaft, also wenn die Bank irgendwie Aktien kauft von Unternehmen, ja, weiß ich nicht. Ja, wenn die Bank hier zum Beispiel diese Schiffsfondsanteile kauft und nicht rechtzeitig wieder abstößt, ich vermute mal auch die Deutsche Bank war da mal, hatte ordentlich Anteile Schiffsfonds, als das noch funktionierte. Die Commerzbank hat's verpasst, die abzustoßen, oder? Die waren sich einer Meinung und haben da in irgendeinem Bargespräch gesagt, Commerzbank, du bist an dem Bereich der Buhmann. Ich meine nur, der Satz muss dann auch erweitert werden, wenn wir schreiben, fördert sich Vermögensblasen, dann muss halt noch kommen und gefährdet, also ne, jetzt geht's wieder darum, dass sie halt Aktiva in ihre Bilanz nimmt, die sie gefährden kann. Ja, es geht jetzt um nicht realwirtschaftlich besicherte Aktiva, oder? Genau. Ja, dann könnte man es vielleicht. Ja, das kann man so nicht schreiben. Gut, okay, dann schreib du doch mal. Aber es trifft eigentlich sehr gut, ja. Ich schreibe einfach mal, während ich denke, ja. Könnt ihr gerne überarbeiten. Ich habe hier unten schon den Satz geschrieben. Könnte man den nicht einfach anhängen? Zeile 88. Wobei Finanzprodukt vielleicht noch nicht gut ist. Finanzvermögen vielleicht. Ich erlaube mir auch, eine Denkanregung als einen Satz eben da einzufügen. Ich gehe mal auf 92. Paul, eine Vermögensblase ist immer inflationär. Das ist völlig, völlig sinnlos, das Wort. Ja. Sinnlos. Es ist eine Geldentwertung. Ich habe die Definition ja auch da bei leo.org nochmal reingegeben, was eben Inflation überhaupt bedeutet. Gibt es auch deflationäre Vermögensblasen? Ja. Das gilt für alle, die, also ein typischer Zyklus, der gerne gefahren wird. Es werden irgendwo geschlossene Fonds aufgemacht. In diesem Moment steckt, ich sage das, Big Money drin. Das läuft. Irgendwann fangen die sich an zu öffnen. Erst noch mit 30.000 oder 50.000 Euro teuren Anteilen. Jetzt geht das mittelprächtige Money hinein. Und dann wird der mit einmal geöffnet für die Allgemeinheit mit so 2.000, 3.000 oder 5.000 teuren Anteilen. In diesem Moment geht das Big Money vollständig raus. Der Fonds läuft noch eine Zeit lang. Schön, Rendite passt. Und dann kommt die Deflation. Der Fonds bricht zusammen. Ja, also und drin hängt die Masse. Aber dann ist die Blase geplatzt. Wir reden ja von der Vermögensblase und die inflationiert eigentlich immer. Was danach kommt, das Platzen ist deflationär. Ja, und dabei wird Vermögen vernichtet. Das Verschwinden auch von Finanzprodukten und so weiter in einem Bereich ist eine deflationäre Tendenz. Dabei verschwinden die Vermögen. Ja, das ist dann über also Preis fällt und fällt und fällt. Vernichtung. Ja, aber in Folge des Platzens der Blase. Und wenn die Blase wächst, dann steigen die Preise. Und damit ist es inflationär. Und wenn sie platzt, dann ist es deflationär. Aber das ist irgendwie klar, dass Vermögensblasen steigende Vermögenspreise bedeutet. Ich denke, da muss man nicht noch inflationär dazu schreiben. So Worte ja, wie also es hat ja. Ich hätte sie weglassen. Worte wie Inflation und sowas, das sind schon wieder Trigger, die da in den Medien gerne verwendet werden. Wäre vielleicht nicht falsch, halte ich aber für falsch, weil es Trigger sind. Ziel dieses Antrages ist die Regulierung der Finanzprodukte und Finanzmärkte. Und lassen wir das Wort Inflation da weg. Gehen wir auf das Ziel los. Wir haben in 93 ein Meinungsbild, da könnt ihr euch mal, obwohl das ist eigentlich gar kein richtiges Meinungsbild. Also wer 93 unterstützt, kann ja mal +1 machen. Gut, ich habe auch wieder den nächsten Satz, den ich geschrieben hatte, wieder rausgelöscht, weil das wiederholt sich alles immer wieder. Wir haben den Satz 30, der ist okay, dann haben wir jetzt 83... Also 80 war okay, 83 kommt jetzt. Vorgeschlagen ist im Moment durch die derzeitige Möglichkeit im Bereich der Finanzwirtschaft quasi unreguliert Geldschöpfung zu betreiben. Fördern Sie Vermögensblasen und gehen unnötige Risiken mit dem Handel verschiedener Finanzvermögen ein. Wobei ich das mit den verschiedenen Finanzvermögen gefällt mir nicht. Ich würde es einfach abkürzen auf und gehen unnötige Risiken ein. Ja. Wäre für mich persönlich der Abschluss des Satzes. Ich würde vielleicht schon, also weil ja die, inwiefern die Geldschöpfung ein Risiko ist, ist vielleicht mit dem Handel schon nicht schlecht, aber eigentlich, wenn wir einfach schreiben, unnötige Risiken mit dem Eigenhandel schreiben. Ja, Eigenhandel ist ein Teil davon, aber so wie ich zumindest den Begriff damals bei der anderen Finanzmarktregulierungsarbeitung interpretiert bekommen habe, bezieht sich Eigenhandel nur auf kurzfristiger Handel. Also so kurzfristiger okay. Handel zur Gewinnerzielung quasi. Und wenn du jetzt langfristig irgendwie Anteile hältst, weiß ich nicht, ob das dann darunter fällt. Abgesehen davon ist Eigenhandel wieder so ein tolles Wort, ne? Und wenn du das jetzt alles rauslässt, dann kommt halt nicht mehr der Bezug zu dem eigentlichen Schaffen der Vermögensseite der Banken rein. Das soll ja gerade damit drin sein. Ja, ich bin ja auch noch schlüssig. Ja, ich sehe im Moment auch das Problem. Hier steht jetzt ja, fördern Sie Vermögensblasen und gehen unnötige Risiken ein. Ja, für wen ist das Risiko im Moment unnötig? Ja, für die Bank nicht. Die wird ja gerettet. Ja, das Wort unnötig ist noch ein bisschen bedenklich, gebe ich dir recht. Aber da müsste jetzt ein Halbsatz hinterherkommen. Sie gehen Risiken ein und ja, und da kommt eigentlich der Punkt ins Spiel, dass die für die Geschäftsbanken diese Risiken eigentlich gar nicht existieren, weil, wie ich gerade gesagt habe, sie halt im Moment immer gerettet werden. Ja, gerettet ohne weitere Auflagen, ne? Das sowas in Zukunft sein zu lassen. Könnte jetzt überarbeiten. Ja, ist auch so. Puh. Ja, ich sag ja, das ist ja einfach so aus dem Kopf. Änders ab. Aber gerade jetzt haben sie ja, selbst hat die EU schon Regelungen dafür übernommen, dass das eben ja so nicht mehr passieren soll. Also wer haftet, ist eigentlich irrelevant. Es geht darum, dass die gar nicht erst in die Situation kommen sollen, dass irgendwas, ne, zu haften ist. Ja, und das ist allemal besser. Für die, könnte man nicht schreiben, für die sie im schlimmsten Fall noch nicht einmal selbst haften müssen? Warum nicht? Sind doch hier Piraten. Oder wollen wir uns darauf konzentrieren, dass sie volkswirtschaftlich nicht sinnvoll sind oder sowas? Oder nicht notwendig sind oder überflüssig sind? Darauf hätte ich auch nämlich abzielt, dass man sagt, ja, die sollen einfach keine Risiken erzeugen. Punkt. Weil es halt, ja, unnötig, quasi. Also doch einfach unnötig. Oder dass man schreibt, fördern sie Vermögensblasen und gehen Risiken ein, die unnötig sind. Nee, ist ja immer die Frage, für wen unnötig? Also für die Bank selbst, die sagt ja, das ist ein Risiko, das kann sich für uns rechnen. Also für die Bank selbst ist es nicht unnötig, das Risiko. Der grüne Satz gefällt mir. Statt vermieden, tätiges Sprech verhindert schreiben. Verhindert werden können, nicht könnten, können. Nächster Punkt ist ja dann, was genau wird reguliert? Und dann kommt noch einer und an der Stelle wird das ja wieder etwas konkreter ausgeführt. Ich bin noch unglücklich damit, einfach nur zu schreiben, sie gehen Risiken ein und nichts darauf zu beziehen, was für Risiken das sind. Woher die kommen. In 84 habe ich ja in Blau was geschrieben, da gehe ich ein bisschen darauf ein. Ja, das ist ein guter, das ist der Weg in die Richtung, die Richtung passt. Denn vordergründig werden Banken gerettet. Wenn man das mit dem Röntgenblick betrachtet, wird ja die Passivseite gerettet, ne? Die Geldvermögen der Bank, die Geldvermögen der Geldhalter. Denn die Frage für mich ist immer, so, als nächstes, jetzt haben wir die Bank gerettet, jetzt stellen wir uns mal vor, wir hätten diese Bank jetzt nicht gerettet, wir hätten auch keine Bad Bank zugelassen und dann nehme ich mal eine Hausnummer und wir stellen fest, bei dieser Bank hätten wir jetzt 473 Milliarden entfernen müssen, abschreiben müssen. Das bisschen Eigenkapital hätte noch 13 Milliarden abgedeckt und dann bleiben 460 Milliarden übrig, wer muss dran glauben? Und das ist für mich der Röntgenblick. Die Formulierung volkswirtschaftliche Risiken eingehen ist Unsinn. Die Bank kann entweder nur betriebswirtschaftliche Risiken eingehen, nämlich ihre eigenen, oder volkswirtschaftliche Schäden erzeugen. Ja, volkswirtschaftliche Risiken gibt's gar nicht. Eben. Aber das passt. Sie geht ja damit richtig betriebswirtschaftliche Risiken ein, nämlich den Konkurs, die Pleite. Pleite des operativen Geschäftes der Bank. Ich versuche jetzt noch das, was Piratus in Blau geschrieben hat, mit den Risiken am besten in dem Satz irgendwie zu verknüpfen, gedanklich gerade. Damit man in den Satz irgendwie noch reinbekommt, dass die eben Geldschöpfung auch für eigene Spaßgeschäfte betreiben. Eigentlich müsste man jetzt in dem, was ich geschrieben habe, oben statt Finanzprodukte Kredite an Finanz- oder für Finanzinvestitionen oder sowas schreiben. Denn ich stelle es ja entgegen den Krediten an die Realwirtschaft. Macht das Sinn? Macht der ganze Satz überhaupt Sinn? Also ehrlich gesagt habe ich mehrmals gelesen und überlege, ob es jemand versteht. Verstehst du es? Ja, ich habe es natürlich verstanden, weil ich weiß, was du meinst. Aber weil besicherte Kredite aufnehmen, ist ja, versteht glaube ich kaum einer. Weil wer nimmt, also wie nimmt die Bank denn Kredite auf? Du meinst, dass sie in ihre Bilanz aufnimmt, aber. Ja, mir geht's halt um den realwirtschaftlichen Bezug. Ja, der Fund, den du einsetzt für einen Kredit, ist ja sozusagen der Anker zur Realwirtschaft. Ja, ja, das ist klar. Es geht nur hier, weil du schreibst, aufzunehmen. Realwirtschaftliche, besicherte Kredite aufnehmen. Ja, in die Bilanz halt. Ja, geben, eben die Bilanz, genau. Aber da stellt sich der normale Depp stellt sich hin und warum nimmt die Bank denn Kredite in ihre Bilanz auf? Ist ja komisch. Ach so, oh Gott, ja. Ja, warte mal. Naja. Ja, das stimmt. Ich impliziere natürlich ein gewisses Verständnis für eine Bilanz. Ja. Weil die, das ist ein Problem, das steckt hinter all dem, was ich schreibe da. Von daher, ich habe überhaupt keine Idee, wie ich das sozusagen rausnehme. Weil damit macht auch sozusagen der Wert des Geldes, der ja auch in der Bilanz steckt, also das auch in der Bilanz steckt, ja, das ist schwierig. Macht der ganze Satz überhaupt einen Sinn? Also wenn ihn Leute verstehen würden, also wäre das ein Teil einer Begründung dafür? Das wäre ehrlich gesagt nicht so ganz klar, der Satz. Also ich glaube, es führt ein bisschen zu weit, wenn wir hier die Leute noch belehren wollen, dass das die Werthaltigkeit des Geldes von den Aktiva abhängt. Ja, okay, dann schmeiße ich ihn ganz raus, oder? Ja, vielleicht. Widerspruch? Nee, aber ich frage mich gerade, ich habe ein bisschen gelesen und ich habe mir immer noch die Zeile 80 durchgelesen und habe mich gefragt, ob man nicht einfach nur noch einen abschließenden Satz hinter die Zeile 80 schreibt, indem man sagt, dieses Risiko wollen wir minimieren oder dieses Risiko wollen wir auflösen oder irgend sowas. Es geht ja um die Frage, warum wollen wir regulieren? Ja, aber dass man das Vermögensbasen klippt und dass sie sich irgendwie Risiken irgendwie aufheizen, würde ich schon irgendwie erwähnen. Darum geht's ja irgendwie, ne? Also deswegen schreiben wir ja eine Frage. Vielleicht stellen wir einfach die These auf, dass ohne diese Geldschöpfungsprivilegien der Finanzsektor einfach einschläft. Steile These, ja. Ja. Ja, aber das ist voll noch mehr Fragen. Die Begründung soll nicht unbedingt Fragen aufwerfen. Das Geldschöpfungsprivileg ist abgedeckt durch die Banklizenz. Die Geldschöpfung als solche sehe ich immer noch als unkritisch an, wenn sie entsprechend, Bonitätsprüfung, Tilgungsfähigkeit und gegebenenfalls bei höheren Beträgen die entsprechende Absicherung erfüllt ist. Dann ist eine Geldschöpfung kein Problem. Ich lese gerade schon mal die Methoden, die sind ja sehr geil. Hedgefonds kriegen keine Kredite mehr. Yeah. Mal eine ganz blöde Frage. Wenn man das konsequent durchdenkt, dann gibt es ja irgendwelche gehebelten Produkte gar nicht mehr. Wieso? Klar. Ja, der basiert ja immer ein Kredit drauf. Das ist doch Sinn der Sache, oder nicht? Nee. Quatsch. Du kannst genauso, kannst mit deinem normalen Eigenkapital, die Produkte sind selbst gehebelt. Ja, nein. Das hat nichts mit Kredit zu tun. Also es gibt weiterhin, jedes Derivat ist in sich gehebelt, weil du musst nur einen bestimmten Betrag Geld einsetzen quasi als Basis und bewegst aber ein X-faches von dem Wert. Ja, aber das wird als Kredit geschöpft, dieses Geld. Nein. Das hat mit Schöpfen von Kredit überhaupt nichts zu tun. Das kann ich machen, ohne dass ich jemals zur Bank gehe. Ich sitze an meinem Computer und drücke, ich kaufe vom irgendeinem Rohstoffmarkt oder irgendeinem Devisenmarkt, kaufe ich für 500 Euro Dollarkurs oder Euro-Dollarkurs, ja, steigend, und bewege aber mit einem Euro, der sich, oder 0,1%, der sich quasi der Kurs verändert, bewege ich 10 Euro oder so. Und das ist der Hebel. Ja, im Prinzip ist es eine Wette, die quasi der Gegenpart dir anbietet. Aber wenn jetzt quasi der Gegenpart dafür ein Gegengeschäft konstruieren will, braucht er dazu schon entweder eben das eigene Kapital, das dann um diesen Hebel eben höher ist, oder aber eben die Kreditvergabe. Das ist dann nicht mehr möglich. Nee, entscheidend ist nur, ist der andere, der das Gegengeschäft hat oder laufen hat, was der auf seinem Konto gerade hat. Also du musst dir vorstellen, du sitzt da in deinem Bank, seinem Depot oder so, ja. Da steht halt 1.000, keine Ahnung, du hast 10.000 Euro oder so. Und du nimmst ein Produkt, ja, wo du, weiß ich, 100 einsetzt. Und es ist aber so stark gehebelt, dass wenn der Kurs nur ein bisschen schwankt, der Kurs auf jeden Fall sofort anzeigt, du hast 10.000 Euro Minus. Und damit ist dein Kontostand aufgebraucht in dem Augenblick und du wirst dann quasi per Margin Call wird dann die Position sozusagen geschlossen, soweit es erreicht ist. Aber der, mit dem du das handelst, muss er, also wenn er das dieses Geschäft quasi reproduzieren will, dann muss er das ja mit diesem Hebel eben kaufen und dazu braucht er Geld. Ja, das hat er auf seinem Konto. Und das Produkt ist aber selbst gehebelt. Dazu braucht er kein zusätzliches Geld. Das Produkt ist so, dass du quasi mit dem Geld, das du einsetzt, mehr Geld bewegst. Und das ist der Hebel. Das ist mir schon klar. Mein Punkt ist, dass mit dem du das Geschäft machst, das darf, also der muss das mit seinem eigenen Geld machen und darf dafür keinen Kredit aufnehmen. Das ist mein Punkt. Ja, und? Das ist, glaube ich, jetzt nicht immer so. Nee, natürlich kannst du jedem Geschäft Geld, also Kredite aufnehmen, aber das hat nichts mit dem Hebel zu tun. Das war ja die Hauptaussage am Anfang. Also ja, es gibt unterschiedliche, ne? Also ich kann also der Hebel von dem Produkt hat nichts mit dem Kredit an sich zu tun, auch wie ich den finanziere. Also diese Investition. Nicht zwangsläufig, ja. Aber ansonsten klar, ich kann Kredit aufnehmen und damit spekulieren. Logisch. Ja, ich habe mal versucht, in 82 was zu schreiben. Finde ich noch nicht so ganz prickelnd, aber vielleicht kann man das noch ein bisschen umformulieren. Also ich meine, das Risiko besteht ja im Zusammenbruch von Vermögensblasen. Vielleicht sollte man das doch davor schreiben. Naja, jetzt ist irgendwie wieder ein bisschen durcheinander der Satz. Aus dem unregulierten Geldschöpfen, das sehen wir jetzt gerade an den Zentralbanken, fördert ja sozusagen den Nicht-Zusammenbruch. Also, ist ein schwieriger Satz. Ich bin 84 jetzt eigentlich, gefällt mir so ganz gut, was ich da jetzt geschrieben habe, Eigenlob und so. Für das ein Verlustfall aufgekommen werden muss, naja gut, wenn dann die Banken dafür aufkommen, ist es doch kein Problem. Ja, aber besser wäre es, wenn keiner aufkommen müsste. Ich würde da die Banken gefährden reinschreiben. Den Verlust, dass die Banken gefährden. Ja, okay. Oder irgendwie das Problem destabilisieren. Das ist mir zu weit. Ich würde Banken gefährden, gefällt mir schon ganz gut. Wir haben Vollmond. Schon wieder? Ja, ist ein komplizierter Satz, der sachlich richtig ist. Frage ist, was macht der unbedarfte Leser? Tja, das werden wir dann erfahren, wenn der unbedarfte Leser das testweise liest. Wenn ich den Satz in Zeile 80 lese, dann frage ich mich, ob das nicht für die Begründung, warum wir überhaupt regulieren wollen, schon fast ausreicht und nur noch dahinter schreiben, das wollen wir verhindern. Ja, irgendwie. Es fehlt irgendwie noch der Link, dass unsere Maßnahmen auch das verhindern, finde ich. Ja gut, das sollte jetzt ja, was wird reguliert kommen. Genau. Die Frage ist, warum wollen wir regulieren? Jedenfalls im Moment für uns. Das steht wahrscheinlich nachher nicht in der Begründung, aber, oder vielleicht doch, weiß ich nicht. Vielleicht das Problem ist, die Schuldner ihre Zinsen nicht mehr zahlen können. Wenn die ihre Zinsen zahlen könnten, wäre das Problem ja nicht da, egal wie viel ihre Häuser jetzt eigentlich wert sind. Das hat jetzt, glaube ich, nichts so richtig damit, oder ich habe es nicht verstanden. Na ja gut, das denkt der unbedarfte Leser, würde ich mal selbstkritisch sagen. Vielleicht sind wir einfach auch viel zu speziell in der Begründung, also mit Zeile 82. Warum machen wir nicht einfach in Zeile 80 einen Abschlusssatz? Das wollen wir nicht mehr und deswegen wollen wir regulieren. Ja, aber irgendwie schon erklären, was wir so tun, also so ein bisschen wenigstens, so ein bisschen Hintergrund. Wenigstens die Chance geben, für den Unbedarften es zu verstehen zu können, was das mit der Geldschöpfung überhaupt bedeutet. Ansonsten lass uns das erstmal stehen lassen und den nächsten Punkt machen. Ja, machen wir mal weiter. Ich klammer den 82 mal ein. Okay, was genau reguliert? Kurze Anregung, es ist 23.09 Uhr. Offensichtlich ist das ein Ding, was ein bisschen länger dauert. Meine Frage an die Runde, weil irgendwann natürlich auch das intensive Nachdenken nachlässt, ob man nicht irgendwo einen Break machen sollte, was weiß ich, in 20 Minuten oder so und sagt, okay, wir machen übermorgen weiter oder sowas. Ja, wäre ich dafür. Ich kann schon nicht mehr einen einfachen Satz sagen. Also wenn wir das machen, dann habe ich bestimmt auch morgen nochmal die Muße, da das rein zu klatschen. Ja, genau. Es kann ja jeder in den Sachen, die noch offen sind, beliebig Sachen reinschreiben. Ja, ich glaube, ich sehe auch den Vorteil darin, dass man vielleicht mal völlig nach einer Nacht Schlaf dann am nächsten Tag sich das nochmal in Ruhe anguckt und plötzlich wieder neue Ideen bekommt, die man dafür formulieren könnte. Und im Moment ist es ziemlich festgefahren, glaube ich. Ja, Welchen im Termin, also Donnerstag habe ich keine Zeit, aber das können wir ja morgen vielleicht ausmachen in der AG-Sitzung. Ja, zum Beispiel Freitag geht auch oder Samstag. Nee, Samstag kann ich nicht, Sonntag auch nicht, aber egal. Ich glaube, im Moment ist es zu zäh. Ne? Hören wir erstmal auf, oder? Ja, ich bin aber auch für den nächsten möglichen Termin am Donnerstag am besten. So viel ist es ja auch nicht mehr, hoffentlich. Okay, dann bedanke ich mich für die gute Mitarbeit und beende dieses Kaminzimmergespräch. Auf ein baldiges Wiedersehen. Gute Nacht. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Krähennest bei Twitter @Krähennest mit AE.